Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen bei Fanboys. Fanboys. Ja, man hört heute alles anders. Ich darf begrüßen den Herrn Tim Prittler bei uns. Und der Marcel ist auch da. Ja, guten Tag. Und unser Spezialgast Tim. Den hatte ich doch gerade schon vorgestellt. Mich kann man nicht oft genug vorstellen. Also, der Tim ist heute auch da. Ja. Ich bin nicht so wichtig, aber Tim haben wir jetzt schon dreimal vorgestellt. Und zwar nicht Tim Cook. Ja. Ach ja. Der Pritlove Tim. Das verfolgt mich. Viele der Tipps. Typ heißt einfach nur der Koch. Der Koch. Ja. Nicht der Tim. Gleich nein. Den. Nein, der Koch. Der Tim wird gleich professionell. Verstehe. Genau. Erstmal Pausen einbauen. Und nichts mehr sagen. Genau. Ja. So, so wie man es einfach macht, wenn man es neu macht. Ja. Was denn? Soll ich jetzt schon anfangen mit irgendeinem Monolog oder was? Nein. Wo Tim gerade noch still ist, können wir kurz abfeiern, was wir letztes Mal falsch gemacht haben. Genau. Und zwar hast du da uns was reingeschrieben zu Google Now. Da wusste das ich ja irgendwie nicht so wirklich genau. Oder war das so Dominik? Dominik. Naja, hat in Abwesenheit was verbessert? Willst du mal vorlesen? Google Now, das war der Name für die Suche mit den Karten und das war neu jetzt für 4.1, nicht schon länger drin im Android. Ja genau, also da war ich ja nicht sicher, ob das jetzt neu ist in Jelly Bean oder ob das schon länger da drin ist, dieses Google Now. Und das ist in der Tat neu in Jelly Bean. Es gibt mittlerweile schon so ein bisschen Backporting, dass es in Ice Cream Sandwich so reingehackt wird von irgendwelchen unternehmungslustigen Hackern. Ja. Aber an sich ist das neu in Jelly Bean und aber wohl auch schon der Patentverletzung angeklagt, neuerdings. Das ist ja nichts Außergewöhnliches. Das ist jetzt so Standardprozedur, glaube ich, wenn Google irgendwas rausbringt, dann kommt dann immer erstmal angelaufen. Und ja, ist wohl der Grund, warum das Galaxy Nexus jetzt erstmal nicht verkauft werden darf. Also da gibt es schon eine Injunction von Apple. Von Apple? Ich glaube, Apple war es, ja. Nee, ich glaube, Nokia waren die ersten. Die meinten wieder irgendeinen Standard. Ein Standard. Wird mal wieder verletzt. Okay. Wahrscheinlich das, womit sie Apple auch schon dran gekriegt. Ach, vom Handykonzern zum Handyverhinderungskonzern. Das ist ja die einzige Zukunft. Also hier in der Meldung steht, es wäre Apple gewesen, dass die Injunction gegen Nexus haben, aber. Ach echt? Vielleicht hat Nokia auch schon. Nee, das kann jetzt auch schon wieder eine neue Nachricht sein. Ja, man verliert ja den Überblick mit diesen ganzen Patentklagen. Ja, es ist langweilig, oder? Total. Also Trollen als Insolvenzkonzept. Bei Nokia jetzt, ja. Ja, also ich meine, das ist, ich denke, also mittlerweile bin ich mir nicht so sicher, wer jetzt zuerst das Handtuch abgeben muss, so ob das jetzt RIM ist oder Nokia. Ja, bei RIM geht's doch super. Was? Die haben doch jetzt gerade gesagt, so es ist alles super mit der Firma, es gibt keine Death Spiral, so, alles ist toll. Ja, ja, das Pfeifen im Walde, die sind doomed. Ach nee. Aber so richtig. Mhm. Ich finde es dramatisch, dass dieser Markt jetzt auch noch konkurrenzlos bleibt. Wird. Naja gut, aber da passiert halt auch seit 2 Jahren jetzt nichts, wenn man ehrlich ist. Bei Blueberry. Mhm. Blackberry. Wie heißen die? Black. Brombeere. Brombeere. Genau. Ja, das wäre schön, wenn es so deutsche Geräte gäbe, die Brombeere heißen. Schlimm Brombeere. Nein, ja, ich habe jetzt nur noch schlimm irgendwie. Das ist schlimm. Ich meine, die sind sowas von visionsbefreit und ich meine, in gewisser Hinsicht sind sie auch nicht zu. Wie soll ich sagen? Also ich glaube, sie sind auch überhaupt nicht auch nur im Ansatz zu retten, weil sie haben halt einfach keine Ahnung von Betriebssystementwicklung. Hm. Und lange Zeit konnte man halt diesen Markt mit so ein bisschen, wir hacken uns da mal so ein bisschen OS zusammen, konnte man dann halt bestehen. Aber spätestens in dem Moment, wo Apple eben angekommen ist und gesagt hat, so hier, wir machen das jetzt seit 30 Jahren und jetzt kriegen wir das auch auf dem Telefon, da war dann klar, dass man eigentlich jetzt in einer anderen Liga spielt. Und von daher überrascht es mich halt auch überhaupt nicht, dass eben Microsoft es A versuchen wird und letztlich auch geschafft hat, eben so ein ähnliches Produkt hinzukriegen, aber eben auch erst 5 Jahre später, wie Steve Jobs das ja eigentlich auch vorausgesagt hat beim Launch vom iPhone. Hm. Nur RIM hat überhaupt nicht diese Kapazitäten. Das hat man ja gesehen, als sie dieses dusselige Tablett rausgebracht haben. Wie haben sie das genannt? Spiel, Playbook. Tablet, genau. Ja. Und da war einfach, da gab es keine Developer-Infrastruktur oder Tools und Werkzeuge. Das war einfach alles zusammengehackt und zusammengeworfen und eine einzige Katastrophe. Und es geht halt nicht nur um das User-Interface, sondern es geht um das komplette Developer-Ökosystem. Und da hat Apple sich einfach in den letzten 10, 15 Jahren was aufgebaut, wo sie jetzt einfach die Vorteile mit einer Macht ausspielen können. Das ist halt nicht einfach zu kontern. Ja, und nicht für Nokia, die genau das gleiche Problem haben. Und Apple hat das ja auch nicht bei der ersten Version geschafft. Wir haben ja auch 1,5 Jahre gebraucht, bis dann Entwicklerinfrastruktur da war. Jetzt fürs iPhone, meinst du? Ja. Ja klar, ich meine, das dauerte eine Weile, aber in dem Moment, wo es eben da war, nicht wahr? Ich meine, dieser Laden baut sogar die Compiler selbst. Ne? Ja, mittlerweile. Ja. Wir werden schon wissen, warum. Oder Sie wissen, warum. Ich weiß auch, warum. Ja, wir wissen alle, warum. Genau, also als Notiz am Rande, wir haben jetzt 5 Jahre iPhone. 5 Jahre iPhone, gerade ja. Gefeiert. Ja, war jetzt auch, ging jetzt auch wieder durch die Medien. Ja. Spiegel hat gleich wieder getitelt, Segen und Fluch. Das Gottesphone, nee, ja. Das war anders. Also wo brauchen wir die Entschleunigung, sind wir alle süchtig? Ja, sind ja. Wir. Anscheinend ja. So süchtig, dass ich Spiegel einen Titel macht. Ich bin total nachhaltig iPhone-süchtig. Das merke ich immer wieder. Muss ja auch nichts Schlimmes sein. Nö, ist halt so. Ja, ich bin auch sehr brillensüchtig. Luft. So fühlt sich das ein bisschen an. Dass wenn man sein iPhone verlegt hat, dass es so ist, als wenn man seine Brille verlegt hat? Ja, schon. Ja, da ist was dran. Schon. Also ich meine, ich habe zwar keine Brille, aber so muss es sein. Ja, man hat irgendwie das Gefühl, man kann nicht mehr gucken. Ne? Mhm. Also man sieht die Welt nicht mehr, wenn man irgendwie seinen Teil da nicht irgendwie in der Hand hat. Das ist schon echt krass. Ja. Und wenn man die Brille verlegt hat, dann kann man auch das iPhone benutzen, um die Brille zu suchen. Ja, das ist richtig. Ja, aber, wie denn? Naja, mit der Kamera. Wie also wenn du das? Kurzsichtig bist, dann kannst du halt auf der Kamera gucken, weil da ist das Bild scharf, weißt du? Ah. Ja, ja. Das kann man sich als normal sehen, da kann ich vorstellen. Ja, eben. Ach nee, echt. Wow. Ja, ja. Das ist echt, tatsächlich sehr nützlich. Ist schon passiert, ja, ja, ist schon passiert. Lach du nur. Ja, ja, nee, ich bin fasziniert, darüber habe ich natürlich noch nie nachgedacht. Das ist geil. Ja. Ja. Augmented schwerlich. Ja. Ja. Super. Ja, und dann war dieser eine Aspekt in dem Spiegelartikel auch noch drin und der stimmt ja auch, dass da nicht bloß ein neues Gerät geschaffen wurde, was sich unglaublich toll verkauft und jetzt das alle haben, so wie beim CD-Player damals, dass sich alle jetzt einen CD-Player kaufen. Das hatte ja wenig Auswirkungen auf den Rest, sondern dass durch das mobile Internet du einfach plötzlich alle Branchen veränderst und zwar alle und wahrscheinlich unseren Zahlungsverkehr und ja. Die Disruption. Ja, ja. Das ist definitiv so. Und ich glaube, der Impact des Apple-Ökosystems, der hat sich noch nicht mal komplett ausgerollt. Das kommt heute erst noch heran. Wir hauen die Buzzwords heute gerade nur so raus. Ja. Disruptive Impacts, die fallen gerade so. Und wir fangen erst an. Ja. Disruptive Impact hatte ja auch super was. Schön übergeleitet. Schön, ja. Genau, wir sind jetzt bei der groß angekündigten Recap-Kategorie, deswegen habe ich das aufgeschrieben. Ach ja, stimmt. Du hast ja weil ich ja letzte Woche so ganz großartig die neue Kategorie angekündigt habe. Jetzt machen wir sie auch. Superfav, genau. Jetzt gab es die erste Abrechnung, die erste Flatter-Abrechnung mit Superfav, sozusagen. Du hast ja sicher reingeguckt in deinen Flatter, oder machst du das nicht? Ja, schon, aber man kann jetzt noch nicht sehen, welchen Anteil Superfav hat. Das kann man ja erst einmal am 10. Ja, genau. Von daher habe ich da so noch gefühlt, gar keine Erkenntnis. Also ich hab nochmal nachgeguckt in meine Flatter-Timeline sozusagen und habe eben gesehen, dass es da so ein Stichdatum gab und ab da waren 95% aller Flatters, die ich reinbekommen habe, Superfavs. Cool. Und der Rest halt noch das. Also ich habe zu der Zeit dann auch nichts mehr geblockt. Insofern war das Verhältnis natürlich noch größer. Aber fand ich ganz, ganz interessant. Und bei mir, von meiner Seite aus, vom Flattern, habe ich halt gesehen, dass ein Flatter von mir nur noch ein Zehntel wert ist oder ein Zwanzigstel von vorher. Was daran lag, dass ich im Monat vorher einen Flatter gemacht hatte. Ein bisschen wenig. Ja. Also ich kann bei mir halt sagen, es ist jetzt auf der einkommenden Seite, also auf was reinkommt, ist es nicht weniger geworden. Ja? Obwohl ich jetzt irgendwie davor halt in der Hauptsache mit den Podcasts so Flatter-Zeug generiert habe. Und man denken würde, so wenn der jetzt irgendwie, wenn da jetzt massiv Twitter-Fuffs quasi als neues Ding reinkommen, dann sind die anderen Sachen weniger wert und dann sinkt da der Wert, so den die Podcaster zum Beispiel verdienen, in Anführungszeichen. Kann ich jetzt für mich nicht bestätigen. Ja, das ist auch eine Milchmädchenrechnung, weil es hängt immer davon ab, was die Leute sonst noch so flattern und ob sie nicht gerade mehr Geld einsetzen, und das relativiert sich dann einfach über die schiere Zahl von Leuten, die an diesem ganzen System teilnehmen. Wollte ich eben auch sagen, weil also, ich habe halt bei mir festgestellt, ich habe jetzt halt einfach meinen Flatterwert, also das Geld, das ich da einsetze, massiv nach oben gedreht, seit es Superfuff gibt, weil ich eben will, dass meine Klicks was wert sind. Siehst du mal. Ja. Genau. Der Flatter-Effekt. Ja, ich finde das total toll. Und allein schon deshalb, weil es jetzt auch eine schöne Implementierung von etwas ist, wo ich auch schon den Flatter-Jungs schon lange in den Ohren mitliege, dass nämlich so generell diese Idee, über Favoriten zu gehen, wirklich klasse ist. Und ich glaube, die haben die Botschaft auch gehört und machen sich da ihre Gedanken, denn in dem Moment, wo man jetzt flatterseitig noch mehr Social-Media-Dienste, die so eine Favoritenfunktion haben, anbohren kann über die API, also muss ja einiges zusammenkommen. Also das System muss so etwas haben wie einen Fav, ne, oder Sternchen oder Like oder was auch immer das ist. Es muss eben über die API abrufbar sein, ja, und man muss zuordnen können, das auch einer Webressource zuordnen können, wobei das jetzt wiederum eine Anforderung flatterseitig ist. Ne? Mhm. Ich meine, so Sachen denke, die sich ja jetzt noch anbieten, wie zum Beispiel Instagram, ja, das ist ja überhaupt nicht im Web. Das heißt, da hast du es dann auf einmal mit der Situation zu tun, dass auf einmal Ressourcen geflattert werden müssten, die so überhaupt gar nicht im Web abgebildet sind, die also in dem Sinne überhaupt gar keine URL haben. Also da müssen sie sozusagen auch nochmal überlegen, inwieweit da die URL abgebildet wird, weil wenn du jetzt so einen Flatter-Katalog hast und du willst so ein Item irgendwie nachschlagen, was ist da der Link? Da gibt es dann wahrscheinlich keinen. Naja, der Vollständigkeit halber gibt es schon Webstagram. Ja, also da gäbe es schon einen Link, den man verwenden kann. Webster? Webstagram, ja. Das ist so Twitter, Web-Ansicht. Achso, ja, okay, gut. Also aber ich denke auch, dass es da eine Lösung gibt, aber das ist halt so ein interessanter Punkt, der dabei noch rauskommt, weil es ist ja durchaus so Dienste gibt, so Mobile-Dienste, ja, die ja komplett auf eine Webpräsenz eben verzichten, und das ist durchaus ein Trend, weiß ich nicht, der wird jetzt nicht überhand nehmen, aber den werden wir sicherlich noch auf die eine oder andere Art und Weise sehen. Ne? Ja. Das sind dann natürlich auch extrem geschlossene Systeme, die sich aber in gewisser Hinsicht durch die APIs natürlich auch öffnen. Also zurück zu Flatter, sie müssen halt irgendeinen Claiming-Mechanismus auch haben. Also es muss für Flatter über die API in irgendeiner Form überprüfbar sein, wem gehört das und zu welchem User gehört das. So. Aber das bedingt sich in gewisser Hinsicht. Das heißt, für jeden Dienst, der eben so über sowas wie Superfav abbildbar sein soll, der muss halt diese Voraussetzung mitbringen. Also Pfaff und API und Pfaff über API und eben die Möglichkeit, sich da einzuloggen. Und das ist ja heutzutage eigentlich eher Standard. Und wenn Sie die dann so alle akkumulieren, würden Sie eben für immer mehr Webdienste oder Social-Media-Dienste diese Möglichkeit des Flatterns, ohne dass irgendwie Apps gebaut werden müssen, die das drin haben, ja, ermöglicht werden. Ich meine, das ist ja jetzt hier auch nach dem Instacast-Flatter-Desaster da auch im Prinzip die im Raum stehende Option, dass man sich quasi so ein eigenes Backend, also jede App müsste sich entweder ihr eigenes Backend bauen oder vielleicht baut irgendjemand für Podcasts generell so ein Backend, ja, wo man halt Favs ablegen kann oder eben auch so eine komplette Player-Historie, wenn du eben diese Funktionalität von Flatter, alles, was ich höre, abbilden möchtest, dann musst du es auch machen. Und dann machst du halt hintenrum diese Assoziation und dann ist eben auch Flatter an der Stelle wieder im Spiel. Das ist ein interessantes Katz-und-Maus-Spiel an der auf der Front. Ne? Aber es schafft eben auch jetzt die Möglichkeit für Leute, noch mehr dieses Finde-ich-gut-Ding auszudrücken. Also was ich ganz spannend fand, war, dass was mir jetzt erst aufgefallen ist, eigentlich wie groß die Transaktionskosten sind und wie sehr die mich daran gehindert haben, bislang zu flattern. Weil was ich jetzt über Superfav geflattert habe, da stehe ich dazu. Da sage ich, ja, habe ich gern gemacht. Und ich freue mich auch, dass die Leute das bekommen haben. Hätte ich aber vorher nicht getan. Weil ich dann nochmal eine zweite Handlung hätte tun müssen, das bewusst zu tun. Mhm. Fand ich ganz spannend, dass das für mich so ein Hindernis war in der Vergangenheit. Ja, das macht es super einfach. Ne? Und vor allem jetzt ist so dieser Stern, kriegt jetzt auf einmal eine Bedeutung. So, ne? Na gut, der schon vorher der hatte da war. Bei mir ja sowieso schon immer eine Bedeutung. Er hat jetzt noch eine neue, überlagerte bekommen. Mhm. Ja, genau. Aber es ist dieses alte Lied. Ne? Da, wo Geld dran hängt, da wird die Bedeutung dann eben auch wirklich klar. Ne? Es ist so wie mit, du kannst auf alles, du kannst an Tippspielen teilnehmen, wie du willst. In dem Moment, wo du einen Geldeinsatz hast, wird die Sache erst richtig interessant. Es gibt ja hier auch diese, wie heißen die noch gleich, diese Systeme, was weiß ich hier so, Wahlen, Voraussagen, Delphi-Systeme, ja? Also wo du quasi an so einem System, an so einem Voraussagesystem teilnimmst, Delphi-Börse, das ist der Begriff, ne? Und du sagst, okay, ich bin der Meinung, bei der nächsten Bundestagswahl gewinnt irgendwie die SPD vor der CDU, lalala. Ja, und du machst das quasi wie so eine Börse. Das heißt, du setzt richtig Geld drauf, sodass du dir echt Gedanken darüber machst. Das ist nicht so das, was ich denke, was ich wählen würde, sondern du machst wirklich das, was du glaubst, was passiert. Und wenn das eben möglichst viele Leute machen und da Geld dran hängt, dann wird die Aussage tatsächlich wirklich verlässlich. Und das passt natürlich jetzt nicht eins zu eins auf diesen Flatter-Gedanken. Ich sage nur, in dem Moment, wo man eben wirklich so das Real-World-Value-System Geld mit reinbringt, kriegt das einfach immer eine ganz andere Aussage. Ne? Leute machen das bewusster und lassen vielleicht dann eben auch etwas weg, was sie normalerweise vielleicht auch gesagt hat. Diese ganzen Like-Buttons, was die Leute alles mögen, ne? Sagt halt irgendwie gar nichts aus. Ja, also ich verstehe den Standpunkt, aber ich muss persönlich sagen, dass sich ja von der emotionalen Ebene für mich jetzt da nichts verändert hat beim Pfaffen. Ja, weil du das schon vorher so betrieben hast. Ja. Aber es hat ich zum Beispiel, bei mir hat es was verändert. Okay. Ja, ich benutze das jetzt nicht mehr als Bookmarking. Ich gewinne. Naja, das ist eben. Ich hätte gerne noch ein Bookmark-Feature zusätzlich. Ja, ja. Ich meine, ich benutze es, ich habe es nur deshalb als Bookmarking benutzt, weil es kein Bookmarking gibt. Das fehlt mir natürlich jetzt in gewisser Hinsicht. Ne? Jetzt müsste ich auf sowas wie Insta Paper oder sowas zugreifen, Pocket, was mir persönlich wiederum das ist mir zu kompliziert. Ja? Ich will in dem Dienst selber so eine Notizfunktion haben. Und ehrlich gesagt, wenn irgendjemand an so einem Social Media Dienst rumschraubt, finde ich, das müsste genauso dabei sein, so eine Instapaper-Funktionalität im Kern, ja, dass man einfach etwas für sich, auch privat vor allem und nicht öffentlich, für sich privat einfach so markieren kann, als das will ich mir später nochmal anschauen. Also so nach allen Anzeichen, wenn man sich das ansieht, war der Pfaff so gedacht. Der wurde ja nicht öffentlich, du konntest ihn zwar ansehen auf dem Profil, aber es gab Pfaffs da nicht. Das ist alles erst später eingebaut worden, weil die Leute den Pfaff einfach missbraucht haben, sozusagen. Ja, aber ich glaube, das war die Bookmark-Funktion. Ja, also ich glaube, da kann man viel theoretisieren. Also der Retweet ist ja auch erst durch die User entstanden, zum Beispiel. Ne? Also viel von der Core-Funktionalität, der Kernfunktionalität von Twitter, die wir heute so für selbstverständlich nehmen, ist ja gewachsen. Nahezu alles eigentlich. Mhm. Auch das Ad und so. Ja. Mhm. Also der Pfaff hat sich sehr durch Pfaffstaff einfach verändert. Genau, wo ich jetzt sehr gespannt bin auf die nächsten Entwicklungen bei Superpfaff. Also der Udo, der will da auch noch GitHub mit einbauen, Soundcloud und alles, was eben sonst noch so eine Low-Hanging-Fruit ist. Aber die beiden Systeme, da gibt es ja schon bei Flutter dieses Claiming. Mhm. Und würden dann eben noch andere Dienste mit reinkommen, sind das natürlich dann auch Kandidaten. Also das könnte noch ganz lustig werden. Das ist ja gerade so bei GitHub, wobei GitHub wiederum selber leider genau, also da gibt es auch den Stern, aber der bezieht sich nur auf diese Gists und ich glaube, du kannst sogar noch Profile, kannst du auch noch irgendwie staren, aber du kannst halt leider nicht so das Kernelement, nämlich die Commits, kannst du nicht besternen. Das wollte ich gerade fragen, ob ich Commits besternen kann. Ja, das geht cool. Leider nicht. Da müsste man im Prinzip mal auf GitHub einprügeln, weil das wäre natürlich wirklich der Brüller. Das wäre ja auch intern für Firmen großartig. Dann könnte ich so Angestellte mit einem Bonussystem Commits besternen. Das ist gut, dass du das gemacht hast. Ja, das finde ich toll irgendwie. Das wird noch echt lustig. Ja, ja, ja. Das klingt lustig. Naja, aber so das Fazit von Superfuff ist, wir finden das eigentlich alle ziemlich toll. Und also momentan hat es nicht die Probleme ausgelöst, wo ich so meine Bedenken hatte. Mhm. Aber das lässt sich nach einem Monat noch gar nicht sagen. Mhm. Es ist halt immer schwierig, wenn du verschiedene Ökonomien hast und es gibt im Internet nun mal diese Wertschätzungsökonomie und die oder dieses Emotionale, wenn die da so im Widerstreit stehen. Das wird ganz interessant, wie sich das so entwickelt. Ich möchte es nicht komplett verlieren. So. Vielleicht kann man es tatsächlich übertragen. Also jetzt im ersten Monat ist mein Fazit erstmal positiv und ich werde es noch anlassen. Okay. Ich habe auch viel gehört, dass das Leute ausgemacht haben, so weil sie gesehen haben, dass der Klickwert nach unten geht. Aber ja, aber das, also das ist schon wieder so kulturpessimistisch. Ja, früher waren die Blogs und die, ja, früher waren die Blogs das Wertige und da war ein Klick dann hoch. Okay, jetzt vor paar Monaten kam dann plötzlich dieser Schub für die Podcasts und da haben sich ja auch schon unglaublich viel Werte verschoben von den Blogs hin zu den Podcasts, was Flatter angeht. Und jetzt verschiebt sich halt, jetzt wird es halt weiter geöffnet und Twitter ist plötzlich was wert. Natürlich sinkt dann der insgesamte Wert für den einzelnen Flatter, aber ich weiß nicht, ob man das so in Konkurrenz setzen darf, ob man sagen kann, das eine ist wertig und das andere ist ja, Twittern ist ja nichts Echtes. Twittern ist ja, also das ist ja kein Qualitätsblog-Journalismus. Und gerade du als Qualitätstwitterer, dem muss dem natürlich etwas entgegensetzen. Also ich bin ja auch Blogger. Und ich habe im Monat davor wesentlich mehr eingenommen mit Flatter, weil ich halt zufällig einen Artikel geschrieben habe, der wo es dann ran drauf gab. Aber ja, warum nicht den ganzen Menschen sehen? Warum muss man das immer auf zwischen Hochkultur und Unterhaltungskultur da unterscheiden? Und dass sogar wir das machen und dann zwischen Blogs und so einem Twitter ist U und Blogs sind E. Ja, genau, ja. Ich glaube, diese Haltung ist durchaus verbreitet und wenn man dann vielleicht in 20 Jahren mal fragt, dann ist das gang und gäbe, so diese Haltung, dass Blogs ja der vernünftige Journalismus sind und dieses Status-Update. Ich unterscheide da überhaupt nicht. Also für mich ist einfach der Flatter-Knopf ist einfach der Made-My-Day-Button und da ist es mir vollkommen egal, ob ich da jetzt von einem Tweet begeistert bin, von einem Blog-Eintrag oder von einem Podcast, das ist egal. Und der Rest findet sich einfach dadurch, dass es eben so ein Crowd-Ding ist, dass es einfach von vielen gemacht wird. Da muss man nicht so sehr wieder darüber nachdenken, ob jetzt mein Klick nur noch 23 Cent oder 46 Cent wert ist oder so oder nur noch 3. Ist dann halt so, man macht halt das, was man kann und gibt so viel Geld aus, wie man will und das ist ja auch alles gut. Ach, das ist mir noch aufgefallen. Ich habe sogar mehr Blogs geflattert, weil ich sie über den Tweet-Link sozusagen geflattert habe und vielleicht auf dem Blog selber den Flatter-Button gar nicht gedrückt hätte. Sondern ganz bewusst auf Twitter dann den User rausgesucht und dem Pfaff gegeben habe. Guck an. Naja, aber damit auch erstmal genug dazu. Und du wolltest uns noch einen Tipp mitteilen, wie du das öfter machst, wenn dir was über den Weg läuft, was irgendwie die alten Hasen im Büro hier schon ewig kennen. Ich meine, solche Tipps kannst du nie oft genug wiederholen, weil man vergisst sie ja selber wieder. Leider haben wir da jetzt noch nicht den richtigen Zeitpunkt in unserem Podcast-Format gefunden für solche Tipps. Wahrscheinlich normalerweise die Hörerkommentare. Was mir aufgefallen ist, was mich schon immer sehr genervt hat, es gibt ja beim Mac die Spaltenansicht im Finder. Ja. Und die letzte Spalte ist immer kleiner als die Dateinamen, jedenfalls meine Dateinamen meistens, sodass die abgeschnitten werden. Und da kann man es gibt ja zwischen diesen Spalten immer so kleine, feine Linien. Mhm. Wenn man auf die ganz rechteste Linie doppelklickt, dann erweitert er die Spalte so weit, dass die Dateinamen komplett zu sehen sind. Dateinamen, also die jeweilige Spalte sozusagen, oder? Du bist jetzt gerade nicht in der richtigen Ansicht. Du müsstest in die Spaltenansicht erstmal wechseln. Columns. Ja, genau. Ja, die muss man natürlich auch benutzen. Manche benutzen ja andere Ansichten. Und wenn du da irgendwie was offen hast, wo deine Spalten nicht breit genug wären für die Dateinamen, so wie jetzt da zum Beispiel, da musst du dann auf den Divider klicken und dann auto-resized er. Tada! Tim hat das gerade gemacht. Für euch, die jetzt zuhört und das nicht seht. Und er ist begeistert. Also da frage ich mich halt auch wieder. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das schon wusste. Der Mensch, der diese Funktion eingebaut hat, ja. Warum hat der die Spalte nicht von Anfang an so breit gemacht, dass man alles lesen kann? Ja, ja. Also früher war das ja alles anders. Und das, also ich glaube, in 10.1 gab es diese Funktion, dass das Auto-Resizing, dass du Auto-Resizing anmachen konntest im Finder, im Kalenderansicht. Das hat aber halt auch nicht wirklich funktioniert, weil dann hattest du halt so 200 Zeichen lange Dateinamen und hast nichts mehr gesehen am Bildschirm. Mhm. Und die Spalten waren so breit, dass irgendwie sonst nichts mehr da war. Vielleicht ist die Funktion ja immer noch eingebaut, so als Einstellung. Irgendwo. Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Also wenn, dann halt so Hidden Default, aber ich glaube auch nicht. Und kleiner Tipp, ganz kurz dazwischen noch, das funktioniert natürlich auch in Open-Dialogen. Ja. Oder Safe-Dialogen. Ja, also natürlich an der Stelle vielleicht auch ein bisschen optimistisch, aber es funktioniert auch in Open-Dialogen. Ja, bei den Programmen, die den Nativen benutzen, aber das macht, glaube ich, sogar mittlerweile Adobe. Ja, ich glaube schon mittlerweile, also zumindest in CS6. Ja, aber schönes Feature, gab es irgendwie auch schon, gibt es schon seit... Ja, früher gab es da so einen kleinen Button, wo man dann gedrückt hat. Aber seit, glaube ich, Line ist das. Ja. Oder spätestens. Ja, ja. Ich benutze da diesen Column View irgendwie nie. Ich schon. Finde voll praktisch. Also ich weiß nicht. Ja, Tim, du bist immer der lebende Beweis dafür, dass es eine Berechtigung dafür gibt, Dinge anders zu machen, als ich sie haben möchte. Weil es Menschen gibt, die es gerne anders haben möchten. Das bist meistens du. Ich... Wirklich? Ja. Du bist die Personifikation des anderen. Oh. Ja, zum Beispiel beim Stromkabel vom Laptop, worüber ich mich sehr gefreut habe, dass das nicht abknickt und du ärgerst dich drüber. Ach ja, diese Diskussion, die wollte ich ja auch noch führen. So, das neue Netzteil. Du bist ja kein Freund des neuen Netzteils, weil das zur Seite wegsteht. Habe ich mir sagen lassen. Naja, also ich war etwas überrascht, dass sie jetzt da diesen Schritt wieder gegangen sind und ich fand das jetzt nicht so unpraktisch mit dem also ich fand das vor allem extrem ästhetisch. Aber das, unpraktisch? Nee. Doch. Nein, damit war das Ding, das Kabel einfach, weil es das einzige Kabel ist, was man wirklich so dran haben muss eigentlich. Und das ging irgendwie so dezent nach hinten und war irgendwie gar nicht da. So. Alle anderen Kabel sind eher immer so Temporärkabel, die man normalerweise nicht braucht. Was mich jetzt zum Beispiel auch mega nervt bei diesem neuen Thunderbolt Gigabit Adapter, mhm, dadurch, dass es halt Thunderbolt ist und sie da erstmal nochmal so einen kompletten Chip irgendwie wahrscheinlich mit der Leistungsfähigkeit eines PCs vor wenigen Jahren mit in diesen Kabelstecker mit integrieren müssen. Ja, steht das Ding also ellenweit heraus, bevor sich da irgendein Kabel in die richtige Richtung biegen kann. Und das ist ja unschön. Ne? Ich hoffe, dass ihr das bald auf eine Größe runtergebraten bekommen, die dann nicht mehr so ist, weil das ist einfach unpraktisch. Also damit kannst du einfach dann, so dieses irgendwie, ich verrück mal meinen Laptop auf den Tisch, um Platz zu machen. Weißt du, du sitzt so im Frühstückscafé, schiebst deinen Laptop irgendwie so zur Seite so und dann sind einfach solche Kabel, die dann erstmal so 5 Meter nach rechts gehen müssen, bevor sie irgendwo anders hinzeigen können, finde ich einfach total unangenehm. Du hast den Thunderbolt-Adapter im Frühstückscafé dran. Das war jetzt ein Beispiel. Ja, aber ich gebe dir recht, das MacBook Air ist einfach so ein wahnsinnig mobiles Gerät. Manchmal weiß ich nicht, ob ich es eingepackt habe. Also früher war das so, weil meins ist gerade gestorben, ob ich es überhaupt eingepackt habe. Was hast du mit deinem MacBook Air gemacht? Ja, das Übliche. Kaffee drauf gegossen oder? Nein, Kaffee war es nicht. Saft. Red Bull. Also es war auf jeden Fall eine Flüssigkeit, die... die ungenannt bleiben wird. Die es zumindest ins Koma gebracht hat. Oje. Oh je. Wir spannen uns an dieser Stelle. Mal sehen, ob es wieder aufwacht. Den offensichtlichen Everlight-Flügelwitz. Den Thunderbolt verleiht Flügel. Nee, das MacBook Air und so. Und nee. Es tut mir leid. So. Ja, so. Du hast hier irgendwas zu Twitter und Suche noch aufgeschrieben und ich habe keinen Peil, was da überhaupt war. Ja, ich habe irgendeinen obskuren englischen Artikel gelesen, amerikanischen Artikel gelesen über Twitter und blabiblub. Und da ist mir tatsächlich dann erst das aufgefallen, was sie irgendwann schon länger machen, nämlich die Suche filtern. Okay. Also im Webinterface ist es mir schon überhaupt länger aufgefallen. Da kannst du nämlich switchen, wenn du was suchst, zwischen Top und Alle. Ah. Also Top, da wählt er nach einem obskuren Mechanismus die Top-Tweets zu dem Suchbegriff aus. Bei Alle zeigt er alle Tweets. Und dann erst durch diesen Artikel ist mir aufgefallen, in der iPhone-App kriegst du nur noch Top. Ach so. Das heißt, du kriegst zu deinem... Was heißt ein Top? Ja, die Top-Tweets dazu. Die da irgendwie am meisten retweetet worden sind. Zu ja, ich habe eher das Gefühl... Der Herr Pritlove hat da einen Sinn. Entschuldigung. Ja, aber er hat extra den Standard-Klingelton, damit man nicht damit weiß, dass der Herr Pritlove war. Ich habe normalerweise mein Telefon nie an. Entschuldigung. Ich habe auch teilweise so das Gefühl, dass er danach filtert, wer wenig Follower hat, der taucht halt nicht auf. Und es gibt keine Möglichkeit, es umzustellen. Also ich habe ja letztens noch bei dir, Martin, die Twitter-App fürs iPhone verteidigt, weil die ja doch ein paar Funktionen hat, die anderen Apps nicht haben, weil die API das nicht hergibt. Also zum Beispiel die Mentions zusammen mit den Retweets und so weiter. Ja, und halt auch überhaupt die Favoritenanzeigen für einen Tweet zum Beispiel. Genau, das kann die alles, deswegen steige ich auch nicht um. Aber sowas, finde ich, geht gar nicht. Ich erinnere mich einfach zurück, 2009, ich bin auf Twitter angekommen und hatte 0 Follower. Und dann habe ich erstmal mit Hashtag geschrieben, Tweets. Und die waren dann in der Suche und die Leute, die sich für das Hashtag interessiert haben, die haben die gelesen und irgendwann fanden manche die gut und haben angefangen, mir zu followen. Und dann wurden es halt mehr und mehr und man vergrößert dann so die Reichweite. Und wenn ich denke, jetzt steige ich bei Twitter ein, habe keine Follower und tauche nicht mal mehr auf irgendwo. Also ich halte das für hochproblematisch, vor allem, weil ich Twitter immer verteidigt habe, gerade deswegen, weil es so transparent ist und weil er mir nicht irgendwelche Sachen, die er für richtig hält, wegfiltert. Da kriege ich ganz große Bauchschmerzen. Also noch viel mehr, dann sollen sie mir 10 Werbetweets einblenden, aber sowas, weil das System verkrustet. Also ich meine, selbst auf Twitter ist es so, dass die viele Follower haben, noch mehr Follower kriegen. Ja. Klar. Aber wenn du gar nicht mehr die Möglichkeit hast, so dir eine gewisse Reichweite aufzubauen, dann und das dann auch noch vom System weiter verhindert wird, das halte ich für ganz problematisch. Ja, also die Möglichkeiten, vor allem systemintern halt eine Reichweite aufzubauen, die sind halt schon weniger geworden. Ja. Ich finde ja sowieso, Twitter sollte endlich mal Geld nehmen. Ja, das wäre mir mittlerweile auch wesentlich lieber. Ja, ich zahle da einfach gerne monatlich Betrag X und habe dafür irgendwie ein Pro-Environment. So, ja, und da gibt's keine Werbung und da gibt's keinen Scheiß und da kann ich auf mein Archiv zugreifen und da kann ich alles durchsuchen und alles ist super. So, ja, was so vielleicht normale Leute nicht unbedingt so wichtig fänden. Und da gibt's bestimmt irgendwie die kritischen 5%, die das zahlen und da kommt so viel Pinke. Können Sie Ihre nächste Investitionsrunde auch aussetzen? Ja, die Frage ist halt, ob Sie das wollen, beziehungsweise ich glaube nicht, dass Sie das wollen. Ich glaube, Sie wollen halt lieber so über Werbung Geld machen und das Facebook werden. Werbung. Ja. Nun ja, wo wir schon bei Social Networks sind, steht noch was von Zirka. Ich weiß ja gar nicht, ob man das erwähnen soll. Das habe ich irgendwie komplett verpasst. Was ist denn das jetzt schon wieder für ein Ding? Das ging diese Woche irgendwie durch meine Timeline. So hier, neues Social Network, anmelden, schnell, schnell. Schnell dein Nickname klären. Ja, aber ich habe jetzt auch nicht genau verstanden, was daran toll ist, weil das ist halt so ein Zwischending aus Facebook und Twitter, so grob. Ja, und es ist unübersichtlich und es ist hässlich und ich weiß nicht, was es ist. Okay, was daran toll ist, oder anders ist eine einzige Sache. Man kann da sozusagen Anteile erwerben. Und was? Die User können sozusagen selbst die Inhaber dieses Social Networks sein. Ach, das siehst du, das habe ich gar nicht kapiert. Ja, ja. Das ist das Tolle. Das weniger Tolle ist, dass man erstmal, wenn man sich einloggt oder anmeldet, damit mit so roten Warnschildern begrüßt wird. Du darfst in deinem Leben nur einen Account anmelden. Wenn solltest du diese Policy verletzen, werden wir dich für immer sperren. Verstehe. So geht's schon mal los. Dann versuche ich mich da mit jemandem zu befrienden. Du hast keinen Hashtag angegeben und kein Tag, wer diese Person, in welche Kategorie sie gehört. Mach das sofort. Also Leute kategorisieren, bevor du sie freunden kannst, ist total cool. Bis ich da überhaupt jetzt drin war, hatte ich so einen Hals, weil mir dieses Scheißnetzwerk so viel vorschreibt. Ah, ja. Und ich habe irgendwie Tante befreundet in Sorge und er hat mir als Hashtags vorgeschlagen, so, wo ich aussuchen könnte, Friend, Family, und Narcissists. So, und da konnte ich mir eins von aussuchen. Okay. Narzissten. Ja. Aha. Ja. Tja, also super. Klingt wie der Durchbruch. Klingt wie ein Durchbruch, eher wie ein Darmdurchbruch so. Aber und da frage ich mich halt echt, warum man dann 2012 noch so viel Arbeit in sowas reinsteckt, ohne zwei Leute mal zu fragen vorher oder sich mal anzusehen, was es schon gibt auf dem Markt. Weißt du gar nicht, was für eine Bubble die sind. Ja. Weißt du, bei Subjot, da denke ich mir, okay, Jungs und Mädels, mhm. Ponys. Okay, wahrscheinlich habt ihr jetzt viel Arbeit reingesteckt und wahrscheinlich wird es nicht, aber ihr hattet irgendeine Idee, die Sinn ergibt. Warum ihr das macht. Aber bei sowas, da weiß ich einfach nicht mehr weiter. Ja. Ja, also keine Empfehlung an der Stelle. Ich verstehe auch nicht, was das soll. Aber das war bei Twitter bei mir auch am Anfang so, insofern. Ja, gut, aber ich weiß nicht, ob dich Twitter gleich so aggressiv gemacht hat. Nee. Gut, und dann stelle ich mir vor, das wird das größte Social Network der Welt, Circa. Mhm. Und 20.000 Leute sind ausgeschlossen, weil sie sich aus Versehen mal einen zweiten Account angelegt haben und dürfen nie wieder einen Account kriegen. Da kann ich doch gar nicht dafür sein, dass das irgendwas wird. Ja. Das Ding. Also. Außerdem, ich habe, glaube ich, 2 Dutzend Twitter-Accounts. Das geht ja nicht. Also. Ja, sinnlos. Ja. Sinnlos. Circa ist für Lurker. Genau. Oder für Circa-Man. Aber genug der Runs. Kommen wir zu einem erfreulichen Thema, nämlich die Podcast-App von Apple. Wir hatten sie hier schon erwähnt. Im Langzeittest jetzt. Ja. Die Geschichte der Podcast-App ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Mal die Rumfrage, wer hat sie denn benutzt von euch? Ich habe versucht, sie zu benutzen, aber ich scheitere immer. Ich auch. Also ich habe sie benutzt. Ich bin da ja immer ganz schmerzbefreit und mache das einfach. Interessanterweise sind jetzt die Cover weg. Die waren mal drin. Tja. Dafür läuft es gerade flüssig. Als die Cover drin waren, lief es nicht flüssig. So. Also ich habe Delays mittlerweile von circa 5 Sekunden, wenn ich auf einen Button drücke, bis irgendwas passiert. Ja, also vor allem auch so, wenn ich hier... Du bist gut bedient. Also hier hat es gerade 10 Sekunden gedauert, bis er irgendwie den angenommen hat. Es ist wirklich schon erstaunlich, ja. Also was die wegkommen mittlerweile, ja. Aber warum sind jetzt die Bilder weg? Die waren doch drin. Welche Bilder? Na, die hier. Alles weg. Dem Cover. In dem, was ist das? Achso, das ist deine Übersicht. Ja, weiß ich nicht, wo die ist. Bei mir sind sie noch zu sehen, aber bei dir offensichtlich nicht. Also zweifelsohne hat diese App noch ein Shitload an Bugs. Ja? Mhm. Und ich denke, okay, Bugs 1.0, meinetwegen kommt ein Update, alles gut. Ja? Also da kann man natürlich jetzt drauf einhauen, auf den Status Quo, aber der Status Quo kann sich halt relativ schnell ändern. Was sich jetzt nicht so schnell ändern wird, ist halt das generelle Design dieser App. Und da habe ich schon so ein bisschen meine Bedenken, ob sie da in der Lage sind, noch die Kurve zu kriegen. Ja. Ja. Also mich verwirrt diese Applikation auf so vielen Ebenen. Womit es schon mal losgeht, ist dieses völlig schizophrene Verhältnis zu diesem Katalog. Ja. Ja. Ich habe jetzt endlich einen Podcast gefunden, wo ich Chapters. Ja, ich auch. Genau, da reden wir gleich drüber. Okay, vielleicht fangen wir erstmal hier mit dieser iTunes Directory Integration. Ne? Ich meine, das ist ja auch so eine Macht von Apple, die so ein bisschen übersehen wurde. Dieses iTunes Directory gibt es ja auch eine API, wird ja auch von anderen Applikationen verwendet. Also wenn man bei Instacast was sucht, sucht es im iTunes-Verzeichnis. Mhm. Beziehungsweise in der jeweiligen Landesvariante rufen sie die Nummer neben ihrer Landesflagge an. Und hat man also etwas in das iTunes-Podcast-Verzeichnis eingestellt, dann ist es eben auch anderen Applikationen zugänglich. Jetzt haben wir an der Stelle schon mal diese interessante Problematik Gatekeeper-Funktionalität. Du kannst natürlich immer noch eine andere URL angeben bei Instacast. Hier wiederum, ich habe das Gerücht gehört, man könne ja eine URL einfach in das Suchfeld eingeben, wenn man was abonnieren will. Das habe ich aber jetzt noch nicht so richtig testen und überprüfen können. Ich habe es mal gemacht und es kam ein Fehler. Fehler. Er hat es dann probiert und dann hat er gesagt, dass man kann den Podcast nicht runterladen. Aha, ja, und ich habe irgendwie... Das ging aber auch, als ich einen iTunes-Link geklickt habe in Safari. Hm. Kam das auch. Der Fehler. Der Fehler ging nicht. Ja gut, das kann natürlich jetzt mit dem jeweiligen Podcast, also da kann ich jetzt nichts zu sagen, ist unklar, auf jeden Fall bietet er es einem nicht unbedingt so an und jetzt wird sozusagen diese Bedeutung des Verzeichnisses so ähnlich dachte ich mir das nämlich auch, also er sucht dann nämlich nach dieser URL, also ich sage jetzt erstmal, es geht nicht bis zur Behauptung des, bis zum Beweis des Gegenteils, ne? Das ist auf jeden Fall schon mal so eine Ja-Sache, wobei ich jetzt ehrlich gesagt von Apple nichts anderes erwartet habe. Aber wie sie jetzt in dieser App damit umgehen, ist auch irgendwie absurd. Weil du hast ja unten diese Podcasts, ja, also das sind deine von dir abonnierten Podcasts, das, genau, was dir wirklich wichtig ist. Und dann völlig gleichberechtigt, darunter quasi der andere große Button, den du klicken kannst. Die Top-Stations. Sind irgendwelche bekloppten Podcasts, von denen du noch nie was gesehen hast, ja, wo du in so einem völlig komischen radio-induzierten User-Interface, wo du nicht weißt, wo anfangen, oben und unten ist, da kannst du dir da jetzt irgendwelche Cover anschauen. Und wenn du dann so das Offensichtlichste machst mit, oh, das interessiert mich, aber da klicke ich jetzt drauf, dann fängt er gleich an, irgendwas zu spielen. Ja, ja, bis du dann dieses kleine i entdeckst und dann irgendwie so einen Überblick bekommst, was denn da jetzt für Inhalte drin sind und dann halt wieder das klassische Problem, was sie auch schon mal gefixt hatten, das ist der Titel zu lang, ja, scrollt da nichts, kannst du gar nicht sehen, ja, viele Podcasts machen ja immer noch den Fehler, erstmal irgendwie ihren ganzen Titel und dann irgendwie das ist die Sendung vom Punkt, Punkt, Punkt steht denn da, ja. Also du kannst überhaupt nicht erkennen, was eigentlich der Inhalt ist. Okay, du kannst zumindest jetzt irgendwie auf i drücken. Also es ist alles sehr bisschen strange und unintuitiv. Und ich weiß nicht, warum sie mir jetzt das so in die Nase knallen, weil es ja auch noch oben diesen Katalog-Knopf gibt. Ja, ja, der sozusagen der totale Meta-Knopf ist, der nochmal über allem drüber steht und auch nochmal Platz wegnimmt. Nur um mir daneben noch mitzuteilen, dass ich jetzt gerade in der Podcast-App bin. Das wusste ich auch schon vorher. Hm. So, das heißt, du hast dann sowohl dieses Store-ähnliche Interface in das ganze Verzeichnis, als auch nochmal das Podcast-App-spezifische Interface, was mir irgendwie nochmal irgendeine Top-Charts-Geschichte präsentiert. Ja, also du hast da drei Charts auf eine gewisse Art und Weise. Du hast dieses Top-Stations-Ding, du hast die Top-Charts und du hast das Featured, die Highlights. Ja, und, ja. Und dann darfst du auch nochmal suchen. So. Nein, aber was mir oft passiert ist, jetzt beim Bedienen, ist, dass mein Handballen irgendwie auf unten auf Top-Sender gekommen ist. Und ich plötzlich woanders war. Ja. Dann habe ich natürlich oben links gedrückt und bin dann noch auf den Katalog gekommen. Ja, kommen Sie vom Katalog in den Katalog. So dass ich total verwirrt war, was ist eigentlich los? Ja. Yo, Dog, we heard you like Catalog, so we put the Catalog in your Catalog, so you can browse while you browse. Ich will jetzt die Bilder wieder. Ich finde das auch verwirrend, dass der Katalog-Knopf links oben ist und der Library-Knopf, mit dem wir zurückkommen, rechts oben. Das ist geil, ne? Das ist maximal falsch einfach alles. Nein, es dreht sich ja. Insofern ist es okay. Warum ist die Schrift nicht verkehrt? Doch. Ich finde es sinnvoll. Das finde ich sinnvoll. Weil ja, aber das ist so wie dieses komische Dreieck bei Instacast. Das hüpft auch immer die ganze Zeit von links nach rechts. Das habe ich auch noch nie verstanden, was das soll. Ja. Ja, gut. Auf der Pro-Seite... Ja, es gibt ja auch Dinge, die hier wirklich gut sind. Das zum Beispiel fehlt auch Instacast und ich kann jetzt gerade über die anderen Clients nicht so viel Aussagen machen, weil ich da nicht nochmal nachgeschaut habe. Aber man kann jetzt hier zumindest mal suchen. Also man kann lokal suchen nach Episoden und nach Podcasts. Mhm. Das wiederum finde ich sehr erfrischend, weil ganz häufig habe ich so dieses, da war doch die Sendung über Thema X, was war denn das jetzt nochmal? War das D-Radio, war das HR2? Ja, also ich möchte gerne schnell eine Episode finden. Hm. Das wiederum haben sie ganz ordentlich gelöst. Naja. Ja. Kommen wir jetzt zu diesem bekloppten Player. Ja, also das ist ja, also wir haben ja letztes Mal gesagt, es gibt hier keine Chapters. Das ist fast richtig. Weil es gibt Chapters, aber man muss da irgendwie ganz spezielle Software benutzen, damit die überhaupt angezeigt werden. Welche? Ja, das ist das aktuelle GarageBand scheint das einzige zu sein, was es irgendwie so generiert. Ich sehe es nämlich, ich habe mit dem aktuellen GarageBand Podcasts gemacht, die funktionieren. Ich habe allerdings auch mit einer älteren Version von GarageBand Kapitel Podcasts gemacht, die funktionieren nicht. Ja, weil da das Magic Bit nicht gesetzt wurde. Scheint fast so. Und das Schöne, also er zeigt auch die Bilder, den Bilderwechsel. Das stimmt doch jetzt, oder? Ja, also wenn du halt das Cover runterklappst, dann siehst du statt dem Cover das, die Bilder. Ja, genau. Wenn ich aber zum nächsten Kapitel springen will und dann vielleicht da das Bild angucken, geht es ja nicht, weil ich erst das Bild wegklicken muss, dann zum nächsten Kapitel springen und dann kann ich mir das neue Bild angucken. Ja, gut, das wäre jetzt verschmerzenswert. Die Links, zeigt er die auch an? Die zeigt er auch im Cover an. Ach, im Cover, okay. Ja. Den Titel des Kapitels zeigt er oben an, da wo eigentlich der Podcast-Name steht. Mhm. Oder der Folgenname. Ja. Und dann gibt es, ich hatte ja schon spekuliert, dass da irgendwas hin muss. Unter dem. Unter dieser Zeitleiste? Unter der Zeitleiste steht dann Chapter, die Chapternummer oder All Chapters. Wenn man auf All Chapters geht, und das finde ich schon wieder eigentlich ziemlich toll, diese Ansicht. Sag mal. Ich mache mal den anderen Podcast auf, dann siehst du das vernünftig. Wenn man unter All Chapters geht, dann kriegt man so einen Balken von dem gesamten Podcast und der zeigt auch die Länge der Chapters an. Hm. Sieht ein bisschen aus wie ein Morsecode. Genau. Ja, das finde ich cool. Ja. Ist natürlich nur eine kleine Feinheit, aber und die Schrift ist auch genauso gestaucht da unten. Ja. Also es ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss. Kein Mensch. Also das ist. Das muss man an der Stelle auch echt anprangern. Also von einfachen User-Interface ist hier nichts zu spüren. Das Null. Ist völlig verwirrend. Ja? Ja. Allein schon, wie diese Buttons aussehen, auch so dieses sinnlose Vorspulen zum nächsten Track. Ich meine, wer in aller Welt benutzt Podcast-Player, so dass er so mal eben sagt, oh ja, jetzt mal die nächste. Hm. Das ist ein bewusstes Auswählen der Sendung. Und die hört man dann. Und das ist wirklich die Ausnahme, dass man so beliebig, wie man in so ein Musikalbum nach vorne und nach hinten springt, dass man das genauso bei Podcasts macht. Dafür ist einem der Content viel zu heilig. Da, eigentlich will ich zwischen den Chapters springen. Und das macht er ja dann nicht. Genau. Und es gibt zwar diese Kapitelfunktion, ja. Irgendwann mal, wenn er dann diese Metadaten auch erkannt hat, das macht er nämlich dann auch nicht sofort. Und ich meine, diese Größe dieses Buttons allein ist so eine Frechheit. Ja, ich meine, haben Sie irgendwie schon mal gefühlt ein Drittel für diesen Quatsch mit diesen drehenden Bändern da geopfert? Ja, Dieter Rahms, my ass. Ja, Dieter Rahms würde sich im Grabe umdrehen. Ist er überhaupt tot? Ich weiß gar nicht. Nee, der ist noch nicht tot. Ja, eben. Allein, dass es hier 5 verschiedene Sorten von Buttons gibt im unteren Bildschirmbereich. Ja. Also, tut mir leid. Also, für alles haben sie eine andere Art von Button sich ausgedacht. Du meinst jetzt den Style? Den Style und wie sie funktionieren. Also, der Hase-Igel oder Hase-Schildkröte-Knopf da. Ja. Müssen wir nicht drüber reden. Ne? Das ist irgendwie alles scheiße. Ha. Nein, aber der Button ist zu klein für die Chapters. Ich treffe den nicht meistens. Also ich treffe ihn manchmal erst beim zweiten, dritten Versuch. Ja, also man sieht ja daran, so wir haben gesucht, wo die Chapter sind. Wir haben es nicht gefunden, solange sie nicht irgendwie angezeigt worden sind. Ja, und vor allem ist es jetzt auch gegenüber der alten Experience, gibt keine Möglichkeit, sich mal alle Kapitel anzeigen zu lassen, sondern es ist ein einziges Gestocher. Oh, da gibt es 30 Kapitel. Stimmt. Wie schön. Und die einzige Möglichkeit, mir die anzuschauen, ist, da durchzuspringen. Hm. Ja, das ist einfach das ist unakzeptabel auf eine Art und Weise. Also ich fühle mich wirklich beleidigt. Das ist also sowas Schlechtes hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Und dieses Bandlaufwerk, das können Sie einfach komplett löschen, diese Ressource. Das ist sowas von überflüssig und sinnlos wie nur irgendwas. Ich hätte ja gehofft, dass ich wenigstens dieses Bandlaufwerk anfassen kann und damit spulen kann. Aber das geht ja auch nicht. Ja, ne? Also das, genau. Das ist, weder ist es irgendwie verspielt, playful, es ist nur so ein Begleitding und so, ja, wir hatten da noch so ein paar Pixel übrig. Ich meine, da hättet ihr mal ein ordentliches User-Interface euch für Kapitel einfallen lassen können. Wo sind die Gesten? Ja, wo ist das einfache nach vorne und zurückspulen und das variable Geschwindigkeit finden, etc. Also es ist einfach alles wirklich Dreck. zwischendurch in diesem Dreck gibt es dann immer wieder so kleine Lichtblicke, wie zum Beispiel dieser Ruhezustandstimer, wie sie ihn so sprachlich flüssig genannt haben. ja. Wenn das hier auf Deutsch, das kommt noch ne? Der eben jetzt nicht nur eine bestimmte Zeit runterzählen kann, sondern, und das ist total sinnvoll, wo du auch sagen kannst, nur noch dieses Kapitel oder diese Folge, ja, wo auf einmal ein Kapitel und eine Folge auf einmal so eine totale Metabedeutung hat, also auf einmal ist es dann doch wichtig, ja, während es aber im User-Interface einfach vollkommen untergeht. Aber also allein, dass man nicht eine vollständige Kapitelliste anzeigen kann, ist einfach total unakzeptabel. Ich verstehe das auch nicht. Und immer noch dieser Quatsch, dann hast du rechts oben so diese Liste, ja, dieses Listen-Icon, wo du dann so hoffnungsvoll draufklickst in der Erwartung, ja, dass da jetzt die Kapitel sich auftun. Nein, dann kriegst du halt eine Übersicht über alle Podcasts. Leute, so hört einfach kein Mensch Podcast. Das ist einfach... Ich traue mich wetten, das hat irgendein Intern mal schnell programmiert. Ja, also den Eindruck macht es auf mich auch. Also das ist, ich verstehe das einfach alles nicht, was das soll. Das ist eine totale Missachtung und man hätte ja mal jemanden fragen können. Ja. Das ist überhaupt das Problem, ne? Apple fragt halt einfach auch keinen und dann passieren eben manchmal auch so totale Unfälle. Ja gut, aber ich glaube von der Struktur der App hat das schon so viele Vorentscheidungen, dass da auch nichts mehr draus wird. Ja, genau, das ist eben das, was ich meinte. Ne? Also das generelle Design, das ist schon so verfahren. Wenn das jetzt Ihr erster Schritt ist, dann werden Sie da nur minimal irgendwas dran ändern. Und ich muss sagen, die Podcast-Experience ist noch ein weiteres Mal schlechter geworden. Ja. Obwohl es ja an sich zu begrüßen ist, dass es überhaupt so etwas wie eine Standalone-App gibt und dass man das quasi unabhängig von diesem ganzen Musikkram machen kann. Bloß die Bedienung ist halt nicht sehr viel besser geworden, geschweige denn zugeschnitten auf Radio-Content. Es ist halt schlechter als nichts. Genau. Also man muss es in Zukunft gesondert runterladen. Es ist nicht mehr standardmäßig dabei und es ist auch noch scheiße. Ja, es ist wirklich. Und es hat immer noch diese Download-Beschränkungen. Ne? Ich meine, es ist ja toll, dass man jetzt mal mobil subscriben kann und unsubscriben kann. Aber und für den Preis... Download-Experience ist ja auch eine Katastrophe. Weil sie immer noch dieses 50-Megabyte-Limit hat, meinst du? Nein, also nur wenn ich jetzt irgendwie einen Podcast suche in diesem Katalog und den nicht subscribed habe, mir aber eine Folge runterladen möchte von diesem Podcast. Ja, was ist dann? Drücke ich da auf den Knopf, dann steht da Downloading. Ja. Und es wird mir nirgends angezeigt, wie weit er schon ist und wie viel davon schon da ist, weil ich kann auch nicht in meine Library zurückgehen. Weil er die Daten nicht hat. Der weiß, also lädt er sich ja nur, wenn du abonniert hast. Ja, genau. Die Daten, also, wie lange die Folge ist. Ja, richtig. Das steht in den Enclosures drin. Ja, eben, nicht. Aber er liest sie, zeigt sie nicht an, keine Ahnung. Auf jeden Fall, du kannst den Download erst angucken, wenn er ganz da ist. Oder wenn du abonnierst, dann zeigt er dir an, wie weit der Download-Progress schon ist. Ansonsten nicht. Ja, also das ist alles eine Kacke, dass das nicht mehr verhältlich ist. Naja. Ja, jetzt gibt es ja noch dieses Damoklesschwert Bezahloption. Bezahloption. Ja, also ich weiß nicht, was ihr davon haltet, ob ihr das so als Glitch anseht oder nicht. So diese Sache mit, dass in diesem Katalog ja dann auf einmal dieser Redeem-Button aufgetaucht ist, wenn man die Podcast-App in iOS 6 fährt. Das ist wohl mittlerweile wieder verschwunden. Ja, nee, die stellen da an dem iTunes Store was rum und das ist ja einfach nur die iTunes Store-Ansicht, die du da siehst. Da ist ja ganz unten auch dein Guthaben. Ja, du denkst auch, dass das sozusagen eher so ein Glitch ist und dass sie nicht wirklich vorhaben, jetzt Podcasts zu verkaufen. Nee, haben sie nicht vor. Also das ist wirklich... Ich meine, wenn sie das mit der App machen wollen, dann können sie da nur auf dem... Die App kann man nur verschenken. Ja. Nee, aber du siehst ja hier unten auch, die Apple-ID wird angezeigt und dann Guthaben und so und App-Store-Conditions und das ist ganz einfach nur so eine Ansicht. Und da ist halt das XSLT schiefgelaufen und deswegen war da der Redeem-Button auch noch. Ja, das glaube ich auch. Ja, also... Ist natürlich gleich viel darüber philosophiert worden. Ne? Und ja. Ehrlich gesagt, wenn sie den Move machen würden... Das wäre auch ein lachendes und ein weinendes Auge, weil auf der einen Seite wäre das vielleicht, ja, so theoretisch, ja, eine interessante Wendung, wenn man eben über so einen Distributionskanal wie Podcasting auch ein Billing hätte. Ja, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass bestimmter Special Interest Content davon, von so einem Modell auch profitieren könnte. Aber dann hätten wir natürlich gleich wieder den Apple-Login und geht alles nur bei iTunes Store und irgend so ein Vogel sitzt da wieder und hört sich noch die Episoden an und sagt, du hast aber hier Jehova und Penis und Ficken gesagt und sowas wollen wir ja nicht verkaufen hier unter unserem Brand. Ne? Ja, nee, das kann man sich abschminken, dass das passiert. Das ist auch ganz gut so. Bist du dir da sicher? Ich bin, also für mich bin ich mir da sicher. Hm. Tja. Das wäre die App besser geworden. Nee, nicht unbedingt, aber ich glaube nicht, dass wir das auf dem Plan haben, Podcasts zu verkaufen. Ja, also ich kann nur hoffen, dass das noch sich in dem unabhängige Podcast-Apps-Markt sich einiges tut. Hm. Ich finde, dass im Bereich User-Interface da noch eine Menge zu tun ist. Ja. Ja. Also gerade was so Kapitelnavigation, Shownote-Integration betrifft, flexibles Vor-Zurückspulen, da und Suchfunktionen, also da ist einfach echt noch eine Menge drin. Ne? Ich kriege immer mal wieder mal von Mails von Leuten, die so fragen, ob ich denn der Meinung bin, dass es sich noch lohnt, da was zu machen. Ich meine, ob sich das finanziell lohnt, kann ich nicht beantworten. Hm. Das, dafür habe ich da einfach keine Erfahrung und das ist natürlich auch ein schwieriges Geschäft. Auf der anderen Seite weiß ich auch, das Podcast-App, das ist so ein Genre, da hat man es echt mit passionierten Usern zu tun. Das ist von Vor- und von Nachteilen. Mhm. Die sind aber meiner Auffassung nach eben auch bereit, für Premium-Experience auch Premium-Preis zu bezahlen. Und vielleicht ist es eben durchaus eher so ein Segment, wo man dann vielleicht mal in den 5-Dollar-Plus-Bereich hineingrätschen sollte, als in dem 79 Cent und you get what you pay for. Die rechts unten Podcast-App. Genau, also das fände ich mal wirklich interessant. Ne? Das wäre etwas. Ne? Und ja, und da hoffen wir ja auch, dass wir vielleicht noch für zukünftige Funktionalität dann auch da in dem Podlove-Projekt unter anderem auch noch die notwendige Standardbasis schaffen können. Der Profi schafft eine perfekte Überleitung ins nächste Thema. Bitlove, Podlove, Podcast, Pritcast, mittlerweile ist ja alles belegt. Pritcast gibt's nicht. Pritcast gibt's nicht, also spätestens jetzt. Aber es geht jetzt eigentlich erstmal um Bitlove. Und das ist dein Torrent, deine Torrent-Idee. Also ihr habt da echt noch nie drüber geredet hier, ja? Wir haben das, glaube ich, mal angesprochen, aber ich wollte dir so mal den... Das aber ihr seid auch vertreten da, oder? Wir sind da vertreten, ja, ja klar. Also es gibt da irgendwie so mehr oder weniger alles von mir auch. Okay, um mal kurz zu erklären, was es ist. Also die Idee ist ja eine ganz alte. Also ich habe die schon vor 2-3 Jahren gehabt. Mhm. Und das ergibt sich halt ganz einfach aus der Betrachtung, wofür taugt BitTorrent und was sind Podcasts, nicht wahr? Ja. Und BitTorrent taugt eben für, viele Leute wollen dieselbe Datei zur gleichen Zeit haben und das ist eben genau das, wo eben Podcasts die Definitionen von sind. Mhm. Ja? Vor allem im Sinne von viele Leute sind in der Stelle viele automatisierte Clients, die regelmäßig dieselbe Quelle anfragen, die sich alle gleichzeitig draufstürzen, wenn da was Neues da ist. Gleichzeitig im Sinne von innerhalb eines bestimmten Zeitraums, je nachdem, wie häufig sie eben den Feed checken. Und nun gab es ja mit Miro auch schon seit langer Zeit einen Client, der das eben zusammenbringt, der also BitTorrent-Feeds unterstützt und auch verschiedene Torrent-Clients können das mittlerweile, zumal das ja auch, sagen wir mal, in dieser Wares-Movies-Szene ja auch gang und gäbe geworden ist, dass man eben einfach sagt, okay, hier ist eine Serie, da gibt's halt neuen illegalen Mitschnitt, wir wollen das alles mit BitTorrent machen, warum nicht in einen Feed reinschmeißen. Also die Technologie ist ohnehin schon draußen, aber es gab halt bisher noch kein System, was eben das wirklich zusammengebracht hat, was einfach aus einem normalen Podcast-Feed, den es schon gibt, eben einen BitTorrent-Feed macht. Und den gab es halt deshalb nicht, weil man eben einen gewissen Infrastrukturaufwand dafür durchziehen muss. Und genau das ist eben Bitlove. Bitlove ist ein Standalone-System, was eben Podcast-Feeds beobachtet, sieht, wenn da was Neues da ist, sich das dann zieht, daraus einen Torrent macht und dann eine Kopie von diesem Feed anlegt, die quasi genauso ist wie das Original, nur dass eben die Direktlinks ersetzt worden sind durch einen Link auf das Torrent-File, was letzten Endes dazu führt, dass eben alle Clients, die daran nuckeln, das eben auf BitTorrent-Basis machen. Und man sieht jetzt eben schon, bei BitLove gibt es eben sehr viele, vor allem Deutsche, aber nicht nur Podcaster, die sich dort verewigt haben. Übrigens hat sich auch Adam Curry deinen Account gemacht und seinen No Agenda Podcast mal testweise eingestellt. Fand ich ganz putzig, dass das so weite Kreise gezogen hat, weil hier auch der wer heißt er noch gleich, der RSS, Dave Weiner eben auch schon mal auf BitLove gestoßen ist, das getwittert hat. Das fand ich wirklich ganz putzig. Und die ersten Rückmeldungen sind ganz vielversprechend, weil natürlich ist das Problem, dass iTunes kein BitTorrent kann. Und es ist noch nicht mal einfach auf dem Mac oder auch unter Windows so eine Applikation zu machen, die das so neben iTunes macht und iTunes wieder rein verfrachtet, weil man eben über die API eben diesem scheiß iTunes noch nicht mal sagen kann, das hier ist ein Podcast, tu das in dein Podcast-Verzeichnis. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder nicht, aber... Ja, das geht schon, aber du kannst ihm nicht sagen, zu welchem Feed er gehört, das ist das Hauptproblem. Nee, du kannst über diese... Du kannst über die API auch das Podcast-Flex setzen. Seit wann? Seit Apple Script Bridge. Nee, das ist über Apple Script, ist das nur Read-Only? Also ich dachte, über die Apple Scripting Patch geht das. Also dann wüsstest du irgendwas, was ich nicht weiß. Ja. Last time I checked, ging das irgendwie nicht so ohne weiteres. Zumindest gibt es jetzt noch nicht so eine Ready-to-Run-Lösung, wo ich Leute, die mich fragen, sagen könnte, mit hier, da geht es so. Mhm. Aber es löst jetzt schon eben Probleme für Leute, die zum Beispiel irgendwie in fernen Ländern sind, die eine schlechte Internetanbindung haben und die normalerweise auf so einen 100 MB Podcast Stunden oder Tage warten müssen, bis dann mal klappt, weil sie einfach schlechtes Netz haben. Mhm. Und jetzt mit BitTorrent macht's Karassel Kabing und das Ding ist irgendwie auf der Platte. So, und das finde ich ist schon mal ein interessanter Erfolg. Überhaupt ist es besser angenommen worden, als ich dachte. Und der Astro, der das ja hackt, der ist da auch wirklich fleißig dabei, da die Bugs rauszukicken und man kann jetzt schon davon sprechen, dass es ein recht stabiles System ist. Ja, also ich bin auch ziemlich begeistert von. Das ist halt so ein sehr nischiges Ding noch. Ja. Also du hast hier mit Not Safe for Work 100 Downloads zum Beispiel. Ich habe gerade bei uns geguckt, wir haben so 20 Downloads pro Sendung über BitLove. Ist jetzt nicht viel, aber schön, dass es das gibt. Und für mich ist es jetzt nicht mehr Aufwand, insofern freut mich das auch. Nee, das ist nicht viel, aber das ist ehrlich gesagt jetzt auch schon mehr, als ich befürchtet hatte. Mhm. So. Und das Ding hat einfach interessantes Potenzial in dem Moment, wo es eben dann auch wirklich mal von anderen Systemen integriert wird. Aber da geht es auch einfach darum, man muss hier auch ein bisschen Kreativität zeigen, finde ich, um einfach mal an allen Fronten zu experimentieren. Und da ist es einfach ein super Experiment. Ja, und es funktioniert auch gut. Mhm. Schön. Du wolltest uns nicht BitLove.de. Genau, Org. Nein, aber bitlove.de ist lustig. Willkommen Urlaub mit Rentieren in Finnisch Lappland. Auch oh. Schön. Also bitlove.org, sagst du. Ja, genau. Bitlove.org ist sozusagen die Plattform. Und ja, also ich habe ja auch einen Podcast gemacht mit dem Astro im Lautsprecher, der lautsprecher.de und der -lautsprecher.de. Und da philosophieren wir auch so ein bisschen über Advanced-Strategien, ne? Also wie man sozusagen BitLove benutzen kann, um durch so schlechte Internetanbindungen von Ländern oder sonstigen Community-Netzen Content durchzunavigieren. Also wen das interessiert, sollte da vielleicht mal reinhören. Genau, du hast aber nicht nur BitLove irgendwie momentan in der Bearbeitung sozusagen als Idee, sondern auch noch PodLove. Ja. Oder? Ja, ich komme immer durcheinander mit diesen ganzen Love-Namen. Ja, das ist gut. Kurz gesagt, BitLove ist halt ein konkretes Projekt und PodLove ist eher so eine generelle Idee, eine Plattform, ein Netzwerk. Wir hatten ja da dieses Treffen wann war das? April? Irgendwie so, ja. Wo ich einfach mal viele Leute angeschrieben habe, von denen ich halt wusste, dass sie in irgendeiner Form Podcast-affin sind oder generell gerne hacken oder selber Podcasts machen etc. Und podlove.org soll halt so ein Ort sein, wo neue Podcast-Standards entstehen bzw. dokumentiert werden, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es dann eben auch so ein Set von neuer Software, die dann teilweise auch mit diesem Podlove Monika läuft, die eben explizit sich darum bemüht, neue Workflows dann auch verfügbar zu machen. Verstehe. Also so zum Beispiel ein WordPress-Plugin. Genau, zum Beispiel ein WordPress-Plugin. Genau genommen sind es zwei WordPress-Plugins mittlerweile, nämlich einerseits das Podlove Podcasting-Plugin. Das soll quasi so Systeme wie PowerPress oder Podpress, was viele Leute ja heute verwenden, weil es nichts Besseres gibt, ersetzen. Und dann gibt es eben noch explizit diesen Podlove Webplayer. Das ist im Wesentlichen eine derzeit so eine leicht umgehackte Version von dem Media Element JS Plugin, was an sich ganz gut funktioniert und für Audio und Video taugt. Da hat Gerrit von Acken hat halt mal so Kapitelfunktionalität mit reingebaut und wir sind da so am Rumspielen, dass man dem eben so schrittweise auch noch komplett andere Erscheinungen gibt und so. Und ich träume halt davon, dass das eben nochmal so ein richtig schicker, podcast-orientierter Webplayer wird, der eben so gleich Titel und Coverart und so weiter alles mit anzeigt. Also mehr so wie so eine, wie wir uns so eine Player-App auf dem iPhone vorstellen, quasi so im Web. Jetzt nicht mit Abonnieren und so, sondern nur was das eigentliche Abspielen betrifft. Und dann eben auch so in die Richtung, dass man eben auch mal so einen embeddable Player hat. Ne? Ich meine, jedes scheiß YouTube-Video kann man mal so eben irgendwo embedden, aber für Podcasts gibt's das halt einfach gar nicht. Da frage ich mich, warum eigentlich? Ja. Und ja. Das ist etwas. Leider hat der Gerrit wenig Zeit. Der hat sich sozusagen von mir mal da beknien lassen, da mal was zu machen. Das hat er auch gerne gemacht, aber der ist eben auch gut beschäftigt. Von daher sind wir auch noch auf der Suche nach engagierten HTML5 Java-Skript-affinen Menschen, die Bock haben, sich da mal ein paar Flatterklicks zu verdienen. Ja, reich machen können wir euch nicht, aber wo es einfach, wer einfach mal Lust hat, wirklich ambitioniert mal so zumindest mal für eine gewisse Zeit da was Schönes zu schaffen, bitte vortreten. Ja, das ist da wäre mir wirklich sehr daran gelegen, weil ich denke, dass die paar Schritte, die man da tun muss, um wirklich eine große Verbesserung zu erzielen, nicht wirklich schwierig sind. Also wer irgendwie so halbwegs Erfahrung hat und Lust an schönem Code und vielleicht auch eine gewisse Affinität zu Podcast, der könnte sich da eben auch eine ganze Menge Credits verdienen. Das ist ja manchmal auch nicht so schlecht. Der Onkel Tim sucht willfährige Codesklaven und Sklavinnen. Ja, also von mir sollt ihr kein Sklave sein, sondern so möchte ich das nicht verstanden wissen. Das war jetzt auch nicht ganz ernst. Nee, aber ich finde es schon sehr schön. Wir haben ja in diesem Podlove auch schon ein paar neue Standards definiert, ja, so einfache Kapitelmarken etc. Ich bin auch mit den Jungs von Auphonic da in regelmäßigen Kontakt und wir versuchen eben jetzt auch diese ganzen Subsysteme, die jetzt so sich da auf dem Markt gerade breit machen, möglichst eng miteinander zu verzahnen, um da einfach wirkliche Fortschritte zu erzielen. Ja, also bei Auphonic gibt es jetzt auch demnächst viele neue Änderungen, die eben sehr cool sind, wenn man die da hat, wo dann das Podlove-Plugin einfach sofort Nutzen von zieht und das Ziel ist halt einfach, Publishing so einfach und so schnell wie irgendwie möglich zu machen und trotzdem auch flexibel und mit neuen Standards. Das ist eigentlich das Ziel und we will prevail. Genau. Wenn Apple das mit den Podcasts nicht macht, dann macht es der Tim. Genau. Ja. Apple ist an der Stelle auch noch ein guter Stichpunkt, weil wir haben so ein bisschen Apple-News sogar. Wobei tatsächlich? Naja, ich weiß nicht. So Gerüchte. Gerüchte. Ja. Gerüchte. Du behauptest, es gibt das iPad Mini irgendwann. Nee, ich behaupte das überhaupt nicht. Hier Wall Street Journal und Bloomberg sind da mittlerweile schon eingeweiht. Leo von FSCKlog ehemals hat ja irgendwie auf Twitter behauptet, das wäre jetzt unabwendbar, wenn Wall Street Journal und noch irgendjemand behaupten, das wäre so. Ja. Also ich weiß nicht, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Also ich bin da zwiegespalten. Ich glaube nicht dran, aber je dichter die Gerüchte werden, desto wahrscheinlicher wird es halt leider. Ja, wir haben schon so einiges nicht geglaubt. Ja. Ich meine, es ist ja, wir haben, glaube ich, alle noch so Steve Jobs in Erinnerung, wie er sich zu diesem 7-Zoll-Format äußert. Mhm. So nach dem Motto, so ein Scheiß und jeder, der damit auf den Markt geht, wird schnell das wieder einstellen. Mhm. Also Kindle Fire gibt's noch. ein paar andere Sachen, diese Galaxy-Tab-Dinger und so weiter. Das nächste 7, das jetzt neu. Und jetzt das nächste 7, also so ganz weg ist es nicht. Und man kann jetzt auch nicht sagen, dass das Format gegenüber einem iPad-Format, wie es derzeit ist, keinen Vorteil hätte, weil man kann das irgendwie mit einer Hand halten. Hm. Trotzdem ist natürlich die Frage, deckt das also ist der Vorteil gegenüber einem iPhone so eklatant? Ja, also bringt das so sehr viel mehr. Ich meine, ich hätte vielleicht schon so ein paar Anwendungen, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja, also gerade wenn man sich anschaut, das iPad, wenn man so über die Musikmesse geht, wo so ein iPhone, so ein iPad mittlerweile überall schon reingeschoben wird, als neuer Controller für irgendwelche Geräte. Ja, Synthesizer, alles Lichtsteuerung, alles, was irgendwie versagt hat, über irgendwelche LCD-Bildschirme ein User-Interface bereitzustellen. Ja, die haben irgendwie alle klein beigegeben und machen stattdessen so einen iPad-Konnektor und du schiebst das Teil da rein und dann gibt's da irgendwie die passende App dafür. Hm. Und insofern wäre so ein 7-Zoll-Teil, würde sozusagen an der Stelle eine ganze Menge neu erschließen. Das ist natürlich auf keinen Fall die einzige Stoßrichtung von Apple. Sie müssen da schon eine andere Analyse getroffen haben, um so ein Gerät zu machen. Wie siehst du denn das als Developer, gerade im Hinblick darauf, dass das Ding 1024x768, also dieselbe Auflösung wie das, also dieselbe, dieselben Pixel wie das alte iPad, aber dieselbe DPI-Zahl wie das iPhone 3GS, also wie das Ur-iPhone. Ja. Wie siehst du denn das als Developer, wie das zusammenpasst? Ist das irgendwie hilfreich oder ganz was anderes? Man muss doch die Apps schon neu denken. Ja, also ich glaube auch, dass du an der Stelle die Apps nochmal neu denken musst. Ja, also gerade wenn du dir vorher schon die Mühe gemacht hast zu sagen, so, das ist jetzt das iPhone, da machen wir die App so und das ist das iPad, da machen wir die App ganz anders. Ja. Und ich glaube nicht, dass wenn du in der Mitte jetzt dieses Gerät etablierst als 7 oder als 8 Zoll iPad, dass es das eine oder das andere ist. Das ist, glaube ich, nochmal was Neues und du musst nochmal neu nachdenken, wie da die Apps drauf aussehen. Weil auf einmal nicht der Platz dazu da ist, das so aufzuteilen wie vorher. Also erstens hast du weniger Platz, insofern musst du schon mal darüber nachdenken, hast du vielleicht jetzt zu viele Buttons da auf dem Ding, wenn du es vom iPad runterskalierst zum Beispiel. Ja, umgekehrt, wenn du es vom iPhone hochskalieren würdest, dann ist das wieder alles zu groß und wirkt irgendwie globig. Ja, und es ist auch, du musst drüber nachdenken, das wird jetzt gegebenenfalls mit einer Hand bedient und nicht mit zwei. Ja. Wenn du vom iPad kommst. Ja. Ja, also das ist alles, ich mache mir da Sorgen, also aus Developer-Sicht, dass ich mir dann noch eine dritte Geräteklasse ans Bein binde und da nochmal Universal irgendwie was machen muss. Ja, wir hoffen ja eigentlich eher, dass Retina irgendwann zum Standard wird. Das schlägt sich ja auch bei den Dateigrößen nieder. Also klar, du hast jetzt vierfache Auflösung auf dem iPad 3, aber es ist gar nicht so schlecht, wenn du irgendwann mal bei den Apps die alten 1x-Grafiken auch mal rausschmeißen kannst. In der Zukunft. Und wenn du so ein Gerät bringst, dann wird es ja noch weiter verzögert. Ja. Also ich halte es für ein großes Problem, wenn du die gleichen Inhalte dann in unterschiedlicher Größe darstellst. Also das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen kann als Strategie, das, was Apple da dahinter haben könnte, ist halt zu sagen, wir brauchen irgendwie preislichen Low-End-iPad, ja, und da machen wir jetzt dieses 7-Zoll- oder 8-Zoll-Gerät und lassen da, glaube ich, die alte iPad-Software drauflaufen, in Anführungszeichen. Ja. Ob das dann gut funktioniert, User-Interface-technisch oder so, das kann ich nicht beurteilen. Ich mache mir Sorgen, dass nicht. Aber vielleicht funktioniert das vielleicht. Ja, aber sie werden doch auf keinen Fall jetzt sagen, irgendwie, wir zeigen dasselbe an, bloß alles halb so groß. Das werden sie nicht machen. Ja, aber wenn du dich an dem alten iPad orientierst von den Pixeln her und das einfach anzeigen, dann ist es halt, also der Spagat, den ich da halt sehe, ist, jetzt noch ein Nicht-Retina-Gerät rauszubringen als iPad, ist halt irgendwie seltsam. So, zu sagen so. Und jetzt gibt es übrigens auch wieder das schlecht aufgelöste, aber dafür billig. Also ja, typischer Apple-Move. Das passt auch irgendwie nicht so richtig zu Apple. Also wenn sie educational drüber schreiben, dann kann traue ich Apple das zu, aber E-Pad. In anderen Sachen machen die sowas nicht. Ja gut, aber ich meine, wir reden ja von zwei Sachen. Das eine ist so die Auflösung und das andere ist das Format. So, und ein neues Format rauszubringen, das müssten sie eigentlich schon auch argumentativ untermauern, was da jetzt, ne, wie du schon sagst, wofür ist das? Ja. Ist das jetzt ein kleines iPad? Ist das ein großes iPhone? Welches Problem soll das lösen, was das große iPad jetzt nicht löst? Also das ist schwierig. Wenn es nur um den Preispunkt geht, glaube ich, also wenn Sie davon überzeugt sind, dass dieses Format keinen Sinn hat, dann werden Sie das auch nicht machen. Und da werden Sie den Preispunkt einfach dadurch senken, wie Sie das beim iPhone auch gemacht haben, dass Sie das einfach aussitzen. Ja. Nächstes Jahr kommt das iPad 4 mit irgendwie schneller, höher, weiter und der Akku hält doppelt so lange oder keine Ahnung, ja, was Sie sich da wieder für nette Sachen einfallen lassen. Und das alte iPad von diesem Jahr kostet dann 400 und das iPad 2, das kostet dann nur noch 300. Hm. Ja, und mit 300 sind Sie dann auch schon wieder in einem ganz anderen Bereich und noch ein Jahr später kostet es 200. Gut, vielleicht haben Sie das Gefühl, dass Sie da jetzt zu lange brauchen, um da hinzukommen. Aber ehrlich gesagt, diese Android-Tablets, das ist doch keine nennenswerte Konkurrenz für Sie. Ja, vor allem eben auch, wenn die Konkurrenz die 7-Zoll-Geräte sind, ist es halt auch einfach eine andere Geräteklasse. Also ich. Ja, vor allem, das nimmt Ihnen vor allem auch nichts in einem Bereich, der für Sie interessant ist, nämlich der, wo man Geld verdienen kann damit. Ja. Meine Google macht wahrscheinlich nicht nur kein Geld mit diesem Nexus 7, sondern die zahlen da wahrscheinlich auch noch dick drauf. Ja, also Marge ist auf jeden Fall nicht viel. Genau, und das ist für Apple sowieso noch nie interessant gewesen. Und dann kann Ihnen das doch scheißegal sein, dass das Ding irgendwelche Stückzahlen erzeugt, weil es gibt viel zu wenig Developer, die bereit sind, für diese Plattform zu entwickeln. Da wird sich keine nennenswerte Software finden für diesen Teil. Ja, aber sowieso alles noch Android 2.3 ist, was du im Wesentlichen unterstützen musst. Und es geht alles auf diese Telefone. Und das wird noch 2 Jahre dauern, bis diese Software sich überhaupt nur irgendwie auf einer nennenswerten Zahl von Geräten befindet. Also ich würde das, wenn ich an Apples Stelle wäre, würde ich das aussitzen. Das heißt, der einzige Grund, so einen Teil rauszubringen, ist, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt hier einen Use Case, den wir für so wichtig erachten, dass wir sagen, wir wollen jetzt auch diese Größengeneration abdecken. Nur, das, obwohl Steve immer der Meinung war, das geht nicht. Hm. Ja, und den sehe ich halt einfach nicht. Also ich sehe außer dem Preispunkt, Preispunkt ist auch so ein denglisches Wort, außer dem Preis sehe ich keinen Grund, dieses Gerät zu bauen. So. Ja, das wäre für mich meiner Meinung nach kein Grund jetzt für Apple. Oder sollte zumindest keiner sein. Vielleicht war das jetzt, keiner, ja. Vielleicht ist das die neue Kultur, ja. Man weiß es nicht. Vielleicht ist das the new Apple. The new Apple. The new Apple. Ich warte ja noch auf den Bold Move. Also ich warte wirklich noch auf die Post-Steve Jobs-Maßnahme, wo ich sage, wow. Hm. Weil bisher bin ich ganz schnell abgekühlt. Aber so produktentwicklungstechnisch sind wir halt auch noch nicht in der Post-Steve Jobs-Ära. Ja. Also das, was du jetzt momentan siehst, das ist alles schon seit 3 Jahren in Entwicklung. Ja, ist klar. Aber der Tag wird kommen, wo sie irgendwas rausbringen, wo man sagen kann, okay, da hat jetzt Steve Jobs seine Hände nicht dran gehabt. Und ich glaube, diese Podcast-App gehört schon mal dazu. Naja, ich hätte Steve nicht zugetraut, diese Podcast-App wesentlich besser zu machen, aber ja, Wayne's World und so, weißt du ja. Ich weiß nicht, also, war ja nie ein großer Freund von Steve Podcasts. Jobs wäre. Ich hätte ihn gleich wieder rausgeschmissen. Ja. Es wird sich zeigen, wie das weitergeht. Es wird zumindest wahrscheinlicher, dass es dieses Mini-iPad gibt, aber ich verstehe nicht ganz, warum. Ja, Tim, hast du irgendeine Ahnung, was der nächste Bold Move sein könnte? Ta. Also ich meine, das Letzte, was mir so eingefallen ist, war dann tatsächlich ein Retina MacBook. Was sie natürlich noch irgendwann machen können, ist dann auf ARM umsteigen bei den Notebooks. Bei den Airs. Das, glaube ich, wird nicht passieren. Das tut momentan keine Not irgendwie. Ja, das wäre auch, da gibt es auch überhaupt gar keinen Grund, das zu tun. Weil derzeit gibt es da einfach keinen erkennbaren Vorteil. Um die Performance zu erreichen, die du derzeit mit Intel-Prozessoren erreichst, die ARM-Technologie würde bei der Performance dieselbe Energie fressen. Ja. Wenn nicht sogar mehr. Also da gibt es keinen wirklichen Vorteil. Was dahinter steht, ist ja eher so die Unified-Theorie von irgendwann wachsen die Plattformen wieder zusammen. Und das sehe ich schon in Ich hoffe, dass sie das nicht tun. Ja, also ich glaube auch nicht, dass das passiert. Ich glaube, eine Plattform wird auf Dauer einfach unwichtig werden. Naja, hast du diese schöne Grafik schon gesehen, die bei Asymco war, die der Gruber auch verblockt hat? So das Verhältnis der verkauften PCs im Verhältnis zu den verkauften Macs über die gesamte Zeit seit DOS? Nee. Also seit 84. Ich bringe das mal hier auf deinen Schirm. Genau, wo ist er? Sekunde. Genau. Und das fand ich schon sehr interessant, diese Kurve und Aufspaltung. Ja, da ist das für euch zum Angucken. Und da sieht man so, dass so in frühen Zeiten ging es dann relativ schnell los. Also schon so 85 betrug das Verhältnis PCs zu Max den Faktor 18. Dann so in den 80er Jahren ging das so ein bisschen auf und ab. Anfang der 90er Jahre hat es sich auf moderaten sechsfachen Faktor eingespielt. Also da war dann sozusagen Macintosh auch wirklich eine starke Plattform. Ne? Mac 2 etc. Was war das dann? Mac 2 CI. Also das war ja so die Hochzeit des Macintosh 2, der Macintosh 2 Ära, dann hat es sich halt etwas verschlechtert für ein paar Jahre. Dann kam Windows 95 und dann war irgendwie alles vorbei. Ne? Mhm. Da hat sich dann eben diese 5 Jahre Dornröschenschlaf haben sich dann einfach massiv ausgewirkt und es ging dann eben hoch bis 2004, wo es irgendwie Faktor, 56, 54 war. Ja, also weit über 50 Mal so viele PCs verkauft wurden wie Macs. Und seitdem ging es irgendwie bergab. Ja. Und mittlerweile, wenn man diesen Zahlen hier glauben darf, befinden wir uns wieder ungefähr da, wo wir 1985 waren. Also Faktor 18, wenn man nur den Mac mit einrechnet. Wenn man iPad mit reinrechnet, ist man da, wo man 1984 war, nämlich bei Faktor 6 oder eben 1990. Und mit dem iPhone ist es nochmal anders. Ich würde mal die iOS-Sachen jetzt mal weglassen. Ja. Der Erfolg des Mac ist extrem nachhaltig. Und wenn man allein diese Linie mal so weiterzieht, ist halt in 2-3 Jahren tatsächlich der Punkt gekommen, wo der Mac wieder zu einem ernsthaften Konkurrenten auf diesem PC-Markt wird. Jetzt kann man natürlich darüber philosophieren, wie lange Personalcomputer überhaupt noch so überleben werden. Aber ehrlich gesagt, wenn es nach mir geht, ich habe mir jetzt auch nochmal so ein iPad 3 gekauft und ehrlich, damit kannst du mich nicht auf die Straße strecken. Also das ist ganz nett, um mal hier so beim Podcast so ein bisschen durch eine Webseite zu browsen, aber ich kann so nicht arbeiten. Naja, wir sind da glaube ich auch Einzelfälle. Und also was du halt in dieser Grafik nicht siehst, ist, wie groß der Markt noch ist. Du siehst, wie viele Macs für jeden PC verkauft werden und umgekehrt. Aber du siehst nicht, wie viele insgesamt verkauft werden. Und ich habe so die Vermutung, dass der Markt an sich schon auch schrumpft und weiter schrumpfen wird. Gut, klar. Ja, dass mehr iPhones und iPads verkauft werden, ist mir sehr wohl bewusst. Aber das heißt ja nicht, dass das kein einträglicher Markt ist. Also ich meine, sie machen da ja genauso gute Profite, wie sie das in dem anderen auch machen. Nur in dem anderen gibt es halt noch mehr Stückzahlen und von daher in der Summe mehr Profit. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie da nur noch mit so 2% Marge arbeiten müssten und so, weißt du, so auf dem Zahnfleisch gehen, sondern da wird genauso verdient, wie sie das in ihren anderen Bereichen auch gewohnt sind. Von daher, warum sollten sie da die Finger von lassen? Ich glaube halt, Apple wird so lange den Mac weitermachen, wie sie ihn brauchen. Und wenn sie ihn nicht mehr brauchen, werden sie ihn nicht mehr weitermachen. Ja, man, und ich halte es wahrscheinlich ganz gut wie heißt er denn? Der echte Mac. Der echte Mac? Der echte Mac. Nicht der Mac Pro? Maschinen, die man heutzutage hat. Ja, Mac Pro. Man sieht doch ganz gut am Mac Pro, wie so eine Entwicklung verläuft. Das wird halt einfach dann irgendwann immer stiller und stiller. Und die Alternative wäre, dass sie die Geräteklassen wieder vereinigen. Ja, also da glaube ich halt jetzt gar nicht dran, dass da irgendwie das aufeinander zuwächst. Das wächst eher noch weiter auseinander, glaube ich. Es kann natürlich sein, dass wir wieder so eine Zeit haben wie damals, als du halt, wenn du irgendwas mit dem Computer machen wolltest, eine Silicon Graphics Maschine brauchtest und Homecomputer halt zum Spielen da waren. Also dass sich das so weiter auftrennt, dass eben richtige Computer dann nur noch für Profis sind. Wobei, wenn man so das Internet ansieht, ich meine, es sind so viele Menschen kreativ geworden, die es vorher vielleicht oder mit anderen Mitteln gar nicht machen würden. Der Bedarf ist ja schon da. Naja, aber das, also die, dass man auf einem Tablet nicht kreativ sein kann, ist ja auch so eine alte Mythos. Kann man schon. Natürlich. Die Frage ist immer, wo sind die Grenzen? Welche Programme gibt es da drauf? Und momentan ist die Technik einfach auch noch nicht so weit. Ja, also da kann man jetzt Videos drauf schneiden, aber es ist halt so die erste Generation von Software, ja, die Videos auf diesen Geräten schneidet. Dementsprechend ist sie halt auch. Aber wenn du jetzt in 10 Jahren guckst, ja, was natürlich keiner wissen kann, was in 10 Jahren ist, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass in 10 Jahren halt so ein PC keine echte Rolle mehr spielt. Also mir fehlt da einfach das Multitasking. Also ich will einfach mit mehreren Programmen gleichzeitig arbeiten können und das bietet mir dieses iOS einfach auch langfristig nicht. Und das war für mich überhaupt die Computerrevolution schlechthin. Und ich kann nicht die ganze Zeit vor so einem Browser sitzen und warten, bis er seine scheiß Seite lädt. Und ich weiß, wenn ich versuche, diese Zeit in einem anderen Programm zu nutzen, um eine Mail schon mal weiterschreiben zu können, dass er dann einfach aufhört damit. Ich verstehe dich damit. Ja, also ich verstehe dich da voll, aber ich glaube, du bist da nicht 80% der Menschen. Doch, weil das hat einfach auch was mit Produktivität zu tun. Da geht einfach Zeit verloren. Also erstens. Also reale, wirklich messbare, mit Geld bewährte Zeit. Also erstens, sobald das Kriterium nicht mehr da ist, werden die Programme noch schlechter. Weil es welches die Kriterium Zeit, nicht da ist. Also sobald du Multitasking hast, werden die Programme schlechter, weil du eben wechseln kannst und du die Ladezeiten nicht mehr optimieren musst. Und zweitens, wahrscheinlich kommt gar kein iPad Mini, sondern ein iPad Maxi mit doppeltem Screen. Und dann hast du immer zwei Programme gleichzeitig. Ah, Blödsinn, Quatsch. Nein, ich glaube, das ist einfach nicht die Philosophie von diesem Gerät. Die Philosophie von diesem Gerät ist, die Software macht das, diese leere Hülle für eine bestimmte Zeit zu einem Device. Ja, es ist ein Browsing-Device, dann ist es ein Spiel-Device, dann ist es ein Mail-Schreibe-Device, dann ist es ein Notiz-Device. Ganz genau. Das ist die Philosophie. Und der Computer, der Personalcomputer ist was ganz anderes. Das ist eine Plattform zum parallelen Arbeiten mit vielen Programmen, die sich da auch kombinieren. Ja, was ich hier irgendwie den ganzen Tag drecke und droppe und kopiere und pisse und ich weiß, okay, meinetwegen, ich bin ja Power-User, aber so Power-User bin ich dann auch manchmal wieder nicht. Aber ich glaube schon, dass wir da unsere Wichtigkeit überschätzen. Ich glaube, dass diese beiden Systeme noch eine ganze Weile kooperieren. So, allein schon ich glaube im Gegenteil, dass die... Willst du auf dem iPad fürs iPad entwickeln? Nee, will ich nicht. Aber gerade entwickeln ist auch so eine Sache, da weiß ich nicht, ob die wirklich aufs Gerät wandern wird. Ja. Also für sowas kann ich mir durchaus vorstellen, dass es noch PCs gibt. Ich gehe doch jetzt mal von 80% der Menschen aus, die jetzt nicht entwickeln und die irgendwie... Ja, aber Apple wird doch nicht den Mac fallen lassen, damit man dann irgendwie sich Windows kauft, um fürs iPad zu entwickeln. Apple hat auch schon so Special Interest Maschinen verkauft. Also was in 10 Jahren ist, weiß ich nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass das alles anders ist. Ich glaube, das entscheiden auch die User. Oder? Naja, gut. Und, aber deine Fragen gingen ja eigentlich eher in eine ganz andere Richtung. Ne? Ich wollte ja so ein Next Big Thing haben. Ja. Aber noch ganz kurz zum Multitasking und so. Mir ist auch klar, das wird auf dem iPad und iPhone in absehbarer Zeit nicht so laufen wie auf dem PC. Aber natürlich wird es einfacher werden. Sie haben das Copy and Paste relativ spät eingeführt. Jetzt kannst du zumindest schon Dateienprogramme aufmachen. Also da passiert noch mehr, glaube ich. Ja, gut. Und natürlich Hintergrundtasks weiter abarbeiten, da wird auch noch mehr passieren. Ja, da wird mehr passieren, aber es wird an dem Konzept wird sich nicht. Ja, ja, klar. So, und das Konzept ist das, was mir in den Weg kommt. Also ich vermisse ja nicht ein paar Features, sondern ich finde das ganze Konzept untauglich für meine Arbeit. Das ist einfach, guck dir doch mal an, was mit Personalcomputern getan wird alles. Das ist gerade eher wie ein Fernseher, da läuft ein Kanal gleichzeitig, genau. Und du musst umschalten und weißt nicht. Aber dann sind halt irgendwo, ja, vielleicht entwickelt sich es dann dahin, wo sich die Fernseher hin entwickelt haben. Das höchste der Gefühle war dann Bild im Bild. ja, sowas. Sowas hat ja Microsoft mit ihrem Surface auch schon am Start. Ja, genau. Ja. Also nicht mit dem Surface, sondern überhaupt Windows 8. Du ziehst da noch so eine andere ab von der Seite so rein, irgendwie komische Gesten und so. Naja, aber Prognosen sind schwierig, besonders für die Zukunft. ja, das ist schwierig. Ich meine, wenn ich rätseln soll darüber, was derzeit ihre größte Aufmerksamkeit hat, weil, also was, sagen wir mal, der Bereich ist, wo sie am wenigsten vorankommen und wo sie jetzt nachlegen müssen, dann ist das einfach, Herrscher über die Medienquellen zu werden. Das ist eigentlich das, wo sie noch am meisten mit auftrumpfen könnten. Ja? Wie erfolgreich wäre ein Apple TV, wenn sie Zugriff auf alle Filme hätten? Wie erfolgreich wäre ein iTunes, wenn sie Zugriff auf die gesamte Musik hätten? Ja, ich habe immer wieder, ich bin nicht so ein Heavy Store-User, schlicht und ergreifend, weil wenn mich mal Musik interessiert, dann gibt es die da einfach nicht. Das habe ich. Alle drei Wochen habe ich immer wieder dieselbe Experience, wo ich mir denke, so, oh, wie wäre es denn so? Und dann gibt es das halt einfach nicht. Ist einfach nicht da. Ja, die Musik ist ja noch ganz gut sortiert, aber Filme, Serien. Ja, bei Filmen ist es so richtig furchtbar schlecht so. Ja? Also keine bei Büchern Untertitel. Haben sie auch ganz direkt Konkurrenz mit Amazon. Bücher ist auch schlecht. Also das ist einfach alles immer noch total Beta. Und ich bin mir sicher, dass sie damit auch überhaupt nicht glücklich sind. Ja? Aber die laufen halt gegen eine Wand, weil natürlich jetzt mittlerweile auch alle total Schiss haben vor Apple. Wenn die da ankommen und sagen so, ja, hier, wir würden ja gerne mit euch kooperieren und so, da fangen die schon mal an, das Teer zu kochen und die Federtöpfe bereitzustellen, ja, um dann einfach zu gegebener Zeit da irgendwas die Mauern runterlaufen zu lassen, weil die natürlich alle Angst haben, dass sie dann eben die Nächsten sind, die komplett eingenommen werden. So. Und das ist eben sehr schwer zu knacken. Und das ist eigentlich die große Nuss, auf die sich Apple konzentrieren muss. Und da ist ihnen natürlich gerade der Zauberer von Bord gegangen. Weil wenn einer diesen Bereich wirklich intuitiv und sehr, sehr, sehr gut verstanden hat, dann ist es eben Steve Jobs. Ja? Er ist derjenige, der die Musikindustrie zu Downloads hat treiben können. Er ist derjenige, der auch im Filmbereich natürlich eine Menge bewegt hat, nicht nur eben wegen seiner Pixar- und Disney-Connection, sondern weil er das einfach begriffen hat, wie das funktioniert und irgendwie auch in der Lage war, das aufzubrechen. Ja, spannend, ob sie da weiterkommen oder ob sie da jetzt irgendwie gegen Wandwände laufen. Die Post-Steve Jobs-Ära. Ich muss mich ehrlich gesagt in den Laden jetzt nochmal neu verknallen. Und das ist mir bisher noch nicht gelungen. Ich glaube, es ist momentan ein schwieriges Kapitel, weil viele der Geräteklasse, Klassen jetzt so einen Grad der Ausgereiftheit bekommen haben, wo du vielleicht wieder einen Sprung machen musst. Ja, es ist halt auch, sie sind momentan auch an vielen Ecken einfach in Bringschuld. Ja, also, wir warten jetzt alle irgendwie auf Retina iMac und auf Retina Schieß mich tot. Ja, das ist alles so. Es ist alles irgendwie, das passiert halt irgendwann nächstes Jahr, aber es ist halt irgendwie, man rechnet damit, dass es nichts, was einen umhaut und, ja. Das ist alles so Produktpflege. Ja. Und, ja, man ist einfach gewöhnt, so diese Knaller von Zeit zu Zeit und. Naja, aber wir werden es erleben. Im Zweifel sogar in diesem Podcast. Leider nicht mehr in dieser Folge, weil die ist nämlich jetzt zu Ende. Genau, revolutionsfreie Folge. Revolutionsfreie Folge, genau. Außer der Podcast-Revolution ja natürlich. Ja, ja, die ist ja immer. Join also vor allem, wo du bist. Genau. Und ja. Hier, Entwickler, wir suchen die Entwickler der Herzen. Ja. Also die Entwickler und Entwicklerinnen. Ja. Die Entwickler und die Entwicklerinnen, ja. Mhm. Da hatten sich ja auch schon mal welche gemeldet. Da warte ich auch noch so ein bisschen auf Fortschritte. Mhm. Ja, also wie gesagt, es gibt da eine Menge zu bewegen und ich glaube, dass gerade dieser deutsche Podcast-Markt, der hat einfach so viel Pep und so viel, also Deutschland stellt da in diesem Podcast-Universum wirklich interessante Infrastrukturen mittlerweile bereit, sowohl was so die belebte Podcast-Szene betrifft, als auch Clients, als auch Middleware und so weiter, also Deutschland, deutschsprachiger Raum und wir können da, glaube ich, eine ganze Menge in Bewegung bringen, weil in den USA bewegt sich nichts, da sitzen sie alle nur wie vor der Schlange und warten darauf, dass Apple irgendwas tut. Und was hat Apple jetzt gemacht nach 7 Jahren? Ja, nicht viel. Hase und Schildkröte. Genau. Ah, super. Und Tonbänder. Tonbänder. Oh, Tonbänder. Eine Beleidigung. Furchtbar. Naja, aber da waren wir heute schon. Insofern bleibt uns eigentlich jetzt nicht mehr viel übrig, außer auf Wiedersehen zu sagen. Genau. Wachswalzen, sage ich. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.